als Sozialdemokrat die Auffassung vertrete, dass diese Entwicklung, was die geschäftliche Kommunikation angeht, natürlich sozial steuerbar sein muss. Dass das, was an Produktivitätsfortschritten da erreicht wird, nicht weitergegeben wird nur in Arbeitslosigkeit. Diese 3,5 Millionen, von denen die Rede ist, das ist ja kein Naturgesetz, sondern es kommt darauf an, wie die Politik, wie die Wirtschaft, wie die Tarifparteien hier jetzt auf diese Situation hier antworten. Man kann das nutzen zur Arbeitszeitverkürzung. Arbeitszeitverkürzung in der Arbeitszeit ist übrigens ein neuer Gesichtspunkt, der in die Debatte jetzt hier eingeführt worden ist. Bildungsmaßnahmen, die in der Arbeitszeit dann stattfinden können, zur Humanisierung der Arbeitswelt selbst. Also es gibt da viele Spielräume, wie man das hier dann auch auffangen kann. Das geht in der Sozialpolitik bis zur Maschinensteuer. Also hier ist die Politik gefragt, man kann diese Entwicklung nicht einfach dem Markt überlassen, weil wir sonst auch eine allgemeine Technikkrise bekommen würden in der Bevölkerung. Wir haben ja heute schon sehr viel Distanz zur Technik, auch in der jungen Generation. Das ist auch eine sehr adäquate Reaktion, möchte ich dazu noch sagen, denn wenn Technik nur Arbeitsplätze vernichtet, wie soll man dann ein positives Verhältnis zur Technik bekommen? Gut. Dann gab es, darf ich mal sagen, ja die sogenannten Maschinenstürmer schon immer, als in Schlesien die Webstühle wegfielen und es kamen die Maschinen, ja. Dann gab es einen Aufstand. Vollkommen ja. Sinnlos, denn die Maschinen haben ja sehr viel mehr Arbeit geschaffen als ja. Umgekehrt. Ja, also die Geschichte der Technik ist da differenzierter. Die Maschinenstürmereien haben nämlich in ganzen Landstrichen auch haben nämlich die schnelle und bruchlose Einführung dieser Webmaschinen zum Beispiel auch aufgehalten. Zum Teil sind Entwicklungen durch die Technikkritik, die in der Bevölkerung war, zu Beginn der Industrialisierung sind Entwicklungen um 30, 40, 50 Jahre verzögert worden. Ich habe da gerade noch mal einen Aufsatz darüber gelesen, dass also in Frankreich und auch in England hier durch den Widerstand, der aus der Bevölkerung kam, die schnelle Durchsetzung tatsächlich verzögert worden ist. Aber da ich bin gar nicht gegen die Verzögerung, sondern ich bin dafür, dass man sich genau überlegt, für was brauchen wir die Dienste, wo sind sie sinnvoll, wo sind sie sozial verträglich, wie können wir sie sozial steuern. Wir nähern uns ja am Rande mal marxistischen Gedanken, wir nähern uns ja einen Punkt, wo wir uns vorstellen können, dass das Maß an gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit immer kleiner wird. Und dass wir sozusagen vielleicht mal an der Einstiegswoche des Reichs zur Freiheit stehen, wo der Mensch also eben mehr Freizeit zur Verfügung hat und wo er sich hier selbst verwirklichen kann, als das bislang in der Industriegesellschaft der Fall ist. Deswegen müssen wir gar nicht dagegen sein. Die Industrieroboter beispielsweise hier an den Bändern, ja, wenn man sich hier mal diese Arbeit anguckt, Ausdruck des Taylorismus, die inhumanste Arbeitsform, die ich mir vorstellen kann, am Band zu arbeiten. Bei Ford Köln selbst in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit 60% ausländische Arbeitnehmer, die an die Bänder gehen, weniger Deutsche. Wenn die ersetzt werden, finde ich, kann man nicht sagen, das ist schlimm, sondern wir müssen uns Gedanken machen, was passiert mit den 7 Arbeitsplätzen, die durch den Industrieroboter ersetzt werden. Das ist die Fragestellung, aber nicht also blind jetzt hier gegen Industrieroboter hier aufzutreten. Gut. Also die Verkabelung, jetzt zurück zur Medienpolitik, die Kupferverkabelung bringt nichts. Wir stecken unheimlich viel Geld, gesellschaftliche Ressourcen hier rein, die Post muss Kredite aufnehmen dafür. Und das ist das, was wir Sozialdemokraten kritisieren, die Post macht Medienpolitik. Das, was sie von der Verfassung her nicht darf. Sie begründet ja die Verkabelung mit einem besseren Empfang auf der einen Seite, das ist ein Postargument, auf der zweiten Seite aber damit, dass mehr Programme dann eingespeist werden können, bis zu 30, ungefähr 29 bis 30 Programme können in die Kabel rein. Damit geraten natürlich die Länder unter Druck, die im Grunde genommen keine weiteren Fernsehprogramme und Rundfunkprogramme wünschen, vor allen Dingen nicht, wenn sie in kommerzieller Trägerschaft organisiert werden. In Nordrhein-Westfalen haben wir dann diese pikante Situation, dass eine sozialdemokratisch geführte Landesregierung am Prinzip des öffentlich-rechtlichen Rundfunks festhalten möchte. Die Post sozusagen von der Bundesseite her die Kabelinfrastruktur legt für neue kommerzielle Medien und CDU-regierte Städte von unten Anträge stellen, wenn ich das mal so sagen darf, von unten von den Kommunen her jetzt Anträge auf Verkabelung stellen. Und Herr Schwach-Schilling hat ja auf einer seiner vielen Pressekonferenzen gesagt, er möchte mal den Ministerpräsidenten erleben, der es gegenüber seiner Bevölkerung durchhalten kann, 15 Mal John Wayne vorzuenthalten. Ne? Und das ist in der Tat die Situation, in der sich sozialdemokratische Medienpolitik abspielt. Und da kommen wir jetzt auf den Punkt, den du angesprochen hast, wandeln sich die Positionen, die medienpolitischen Positionen der SPD oder nicht? Na klar, müssen sie sich auch angesichts der Technikentwicklung modifizieren, wir müssen uns da neu darauf einstellen. Was kann man tun? Angesichts der neuen Übertragungstechniken, die möglich sind, und auch der neuen Frequenzen, die wir ja jetzt hier zugeteilt bekommen haben, im Bereich von 100 bis 104 MHz, ich glaube ab 86, und dann von 104 bis 108 MHz, also alles auf dem UKW-Band, Ende der 80er Jahre, 87, 89, ergeben sich natürlich neue Möglichkeiten, und das ist das, was mit meinem Besuch hier heute Morgen zusammenfiel, nämlich stärkere Möglichkeiten der Regionalisierung, erstmal im Hörfunk, bis zur Lokalisierung hin. Und das ist jetzt ein spannendes Thema. Wir machen in Dortmund ja den Kabelpilotversuch, wo wir ein öffentlich-rechtliches Lokalradio versuchen werden, einmal ins Kabel geschickt, zum anderen aber auch drahtlos ausgesendet. Low Power Station, Sender mit kleiner Leistung, die also dann für die gesamte Dortmunder Bevölkerung erreichbar sind. Und das ist vorstellbar natürlich nicht nur für Dortmund, sondern auch für andere Städte. Jetzt, Sie sind hier von der Presse auch hier anwesend, da stellt sich natürlich dann immer die Frage, wer macht sowas? Wer wird Träger? Werden die Geschichten mit Werbung zu finanzieren sein? Werden sie über Gebühren zu finanzieren sein? Wie ist sowas zu organisieren? Herr Albrecht hat darauf eine Antwort gefunden. Er will die Frequenzbreite 100 bis 104 einem regionalen Verlegerverband geben, und die sollen einen Verlegerhörfunk machen in Niedersachsen. Ich stelle mir vor, dass man in Nordrhein-Westfalen, dass der WDR ein viertes Programm anbietet und dass er lokale Hörfunkfenster eröffnet, dass man also sozusagen lokale Hörfunkstationen haben wird, die dann also ein autonomes lokales Programm machen. Ich bin dagegen, dass es mit Werbung gemacht wird, weil ich schon sehe die Situation der Presse, dass also die Presse, wenn eine lokale Werbung über den Sender gehen würde, die eine oder andere Zeitung, vor allen Dingen die kleineren Zeitungen, in Existenzschwierigkeiten geraten könnten. Ich bin aber entschieden dagegen, dass die Presse selbst lokalen Rundfunk macht. Und zwar aus einem liberalen, wenn Sie wollen, von einem liberalen journalistischen Standpunkt her, dass es nicht dazu kommen darf, dass dort, wo wir schon Monopol- und Konzentrationsprozesse hier haben, dass die auch noch fortgesetzt werden dann im Radiobereich. Experten nennen das die Herausbildung von publizistischen Doppelmonopolen, dass man also ein Monopol oder Oligopol auf der Printseite hat, das sich dann verlängert im Radio. Das ist nicht mal in Amerika gestattet, dem Zentrum des Kapitalismus, das ist nicht mal in England gestattet. Hier gibt es Entflechtungsgesetze, die das verhindert haben, und ich meine, das darf auch in der Bundesrepublik nicht passieren. Wir wollen also ein Mediengleichgewicht haben, beide Medien ergänzen sich. Ich habe auch nichts dagegen übrigens, wenn sie miteinander konkurrieren im publizistischen Sinne. Dankeschön. Denn wer sonst hier... Ja, ich würde kurz unterbrechen, dass jemand, der möchte, noch kurz was nachbestellen kann zum Essen. Ich weiß nicht, geht es nicht im Bau für Karten aus? Ich bin da dran. Trinken. Ich bin noch ein paar hungrige Leute in der Runde gehen. Noch ein paar Mal. Ja, alles klar? Doch, mit Kaffee. Ja, das ist noch ein bisschen. Soll ich erstmal in Ruhe essen? Sonst kriegen Sie ein Magengeschwür. Nicht nur bringen wollen. Sondern Käse. Ein bisschen essen und fünf Worte sagen und ein bisschen essen. Ja, gut, mach ich weiter. Nee, ich würde erstmal das fertig essen. Ach nee, lass mal, weil wie heiß er ist. Ja, genau. Das ist auch mal. Ja, vielleicht machst du den noch fertig. Also, ich würde den gerne noch machen. Also, das, wenn man sich also schon für Wettbewerb und Marktwirtschaft hier einsetzt, wir haben ja viele Gespräche auch mit Verlegern hier in Nordrhein-Westfalen gehabt, wenn man sich dafür einsetzt, dann kann man natürlich die Presse vom Wettbewerb nicht ausschließen. Und es gibt auch kein Zugangsmonopol der Presse jetzt für lokale Rundfunkanstalten. Das hat das Prag-Urteil hier vom 16. Juni 1981 auch deutlich gesagt hier. Es gibt kein Privileg für Verleger, auch privaten Rundfunk zu machen, sondern wenn, dann können alle Privaten da rein. Okay. Also, Ich stelle mir vor, wir werden ein viertes WDR-Hörfunkprogramm hier bekommen, ab 86 müsste das soweit sein, dass man dann mit lokalen Fenstern arbeitet. Da würde ich ein paar Versuche machen, einige Regionen, einige Städte mir raussuchen. Ein-Zeitungskreise sind da beispielsweise von der publizistischen Seite her wichtig. Das wäre zum Beispiel der Wuppertaler Raum. Ich könnte mir eine Stadt in der Rheinschiene vorstellen, ich könnte mir noch eine im Ruhrgebiet vorstellen und ich kann mir den Aachener Bereich hier vorstellen. Aachen ist auch deshalb sehr interessant, eben als Grenzlandregion. Der Sender Eupen, wo wir also heute Morgen waren hier, also des belgischen Rundfunks, der ja auch hier sein Verbreitungsgebiet hat, mit einer recht interessanten Mischung hier aus Magazinen und Regionalnachrichten, die doch sehr nah hier an die Bürger hier heranzugehen scheint. Ich habe gehört, dass der Einzugsbereich bei ungefähr 380.000 Hörern liegen soll. Das ist zur Einführung des Ganztagsprogramms am 1.4. und jetzt liegt das zwischen 800.000 und 1.000.000. Nein, das ist das Ziel. Das ist das Ziel, die 1.000.000. Ne? Das ist das Ziel, habe ich schon richtig verstanden. Ne? Also es hat sich. Ich will nicht widersprechen hier, um statistisch falsche Zahlen zu nehmen, aber soweit ich das verstanden habe, ist ab 1.4. das Ganztagsprogramm eingeführt worden. Erhebungen, die der WDR gemacht hat, vor Einführung des Ganztagsprogramms, gingen von einer Hörerschaft von 380.000 aus. Richtig. Und der WDR hat also dann wohl jetzt die Schätzungen auf eine Verdoppelung angesetzt bis zu 1.000.000. Aber die ist natürlich nicht abgesichert, wenn das ist eine Schätzung. Können wir festhalten, dass es also erhebliche Zahlen von Hörern diesseits der Grenze. Also man darf festhalten, es gibt einen Einzugsbereich hier, da ist der Aachener Raum drin, Teile der Eifel sind hier drin. Ich habe sogar gehört, mit Erstaunen, es soll sogar bis Düsseldorf gehen, da habe ich es noch nicht empfangen, aber ich würde jetzt mal ein bisschen aufmerksamer da gucken, auf dem UKW-Band. Also ein erheblicher Einzugsbereich. Und die mit ihrem Programm also offensichtlich ankommen, dass sie hier also in den Nahbereich hier reingehen und sozusagen eine lokale, subregionale Berichterstattung machen, was uns ja hier bei unserer Landesrundfunkanstalt bislang auch immer ein bisschen gefehlt hat. Deswegen soll ja auch die Regionalisierung vorangetrieben werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man sich sowas vorstellt, dass hier auch lokaler Sender in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft, WDR, sowas mal hier gemacht würde, ob es nicht auch Kooperationsformen geben kann, beispielsweise mit dem belgischen Rundfunk. Wir müssen ohnehin darüber nachdenken, grenzüberschreitende Kooperationen. Die Ministerpräsidenten beraten über Satellitenprojekte, die Anfang Januar, Februar, wo die Vereinbarungen Anfang Januar, Februar hier fertig sein werden. Wir haben also ohnehin den grenzüberschreitenden Rundfunk und grenzüberschreitendes Fernsehen. Ob es nicht hier eine Kooperation auch geben kann, mal in Zukunft stärker mit dem WDR und auch mit dem Eupener Sender. Ich habe mit Interesse heute gehört, dass zum Beispiel die Kooperation sehr gut funktioniert mit dem Südwestfunk. Mhm. Dass aber sehr wenig also mit dem WDR gemacht wird. Einmal gab es wohl eine Sendung, aber ich glaube, sowas ist ausbaufähig. Ich glaube, darüber müsste man mal reden. Ja, und dann waren wir heute Morgen bei einem Betrieb, also bei Radiomacher hier, Radio Distel. Ist ja offensichtlich auch eine Bewegung in der Bundesrepublik geworden. Es gibt ja auch schon reichlich Literatur darüber. Ne? Kein Kommerz auf Megahertz hier, diese Roro-Ausgabe und so. Also man kann sich da jetzt auch informieren drüber. Es ist natürlich sehr schwierig, in der Bundesrepublik Frequenzen also für freie Gruppen zu geben. Auch wenn es Non-Profit-Gruppen sind und die nicht kommerziell arbeiten, ist es immer schwer abzugrenzen hier, wer wird dann zugelassen und wer nicht. Und also ich sehe das bei uns hier alles sehr viel schwieriger an, als das in Belgien der Fall ist. Aber auf der anderen Seite gibt es Elemente da bei den freien Radiomachern, wo ich meine, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich das doch mal genauer angucken muss, welche Leute da Programm machen. Das heißt, junge Leute sind hier, die über sich hier erzählen, die selbst also die ganze Programmgestaltung und die Technik auch hier machen können. Das geht schon über das hinaus, was der WDR mit seinen Sendungen Hörer machen Programm geht. Und das ist doch ein interessanter Aspekt, wo ich meine, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hier vielleicht ein bisschen innovationsfreudiger und experimentierfreudiger sein könnten, für sowas aufzunehmen. Das probieren wir übrigens in Dortmund im Kabelpilotprojekt offenen Kanal, aber auch bei dem im lokalen Hörfunk. Wir haben ja im Gesetz vorgesehen, wie es jetzt verabschiedet wird, dass auch im Hörfunk für freie Radioinitiativen Sendezeit zur Verfügung gestellt werden soll. ist was Neues, das gibt es bisher noch nicht. Mal sehen, was die Landesrundfunkanstalt daraus macht. Wo soll das anfangen und wo soll das enden? Ja, das ist ja... Der Tag hat 24 Stunden. Naja, also im Hörfunk werden es am Abend 2 bis 3 Stunden, in einer Zeit, wo Hörfunk erfahrungsgemäß nicht mehr so stark gehört wird. Wir hätten dann 4 Programme und dann wäre Zeit für sowas. Nach der Statistik ist so, dass, glaube ich, nach 20 Uhr fast 2/3 hier aller Hörfunk oder noch mehr abfallen vom Hörfunk. Die wandern dann rüber und gehen dann aufs Fernsehen. Ne? Und dann für interessierte Gruppen könnte man dann also hier ja Platz machen. Ja, ich glaube, ich will es mal lassen. Was haben wir noch auf dem Spickzettel gehabt hier in der Einladung? Der Jürgen wollte jetzt verlinken, aber wollte noch kurz zu Aachen sagen, dann kannst du mir ja, okay, also hier vorne. Ja, sehr schön. Ja, gerne. Ja. Die Aachener Situation ist ja von Jürgen Büffer schon angesprochen worden. Wir sehen es aus der lokalen Sicht natürlich zunächst mal unter dem Blickwinkel, welche Möglichkeiten stehen derzeit für eine Regionalisierung oder Lokalisierung und auf der anderen Seite, welcher Bedarf ist da und drittens unter dem Aspekt, welchen Einfluss kann oder muss der Rat einer Stadt nehmen, auch entwicklungsmäßig in dem Bereich bemerkbar machen. Wir haben gerade ein bisschen über die Zahlen debattiert, die die Hörerschaft jenseits der belgischen Grenze ausmacht. Und ich meine schon, dass es für uns ein alarmierendes Zeichen sein muss, wenn deutsche Hörer vermehrt auf ausländische Rundfunkstationen ausweichen, weil sie dort die Informationen über regionale Dinge, die ablaufen oder Aktivitäten, eher befriedigt sehen als hauseigen. Ich will das durchaus mal in Klammern auch als Kritik gegenüber dem WDR verstehen. Wir Aachener fühlen uns in den WDR-Programmen nicht ausreichend mit unseren lokalen und regionalen Problemen repräsentiert. Im Übrigen läuft die Entwicklung, die Bundespost im Bereich der Verkabelung vornimmt, völlig, man kann das nicht so betonen, völlig am Rat der Stadt vorbei. Der Kollege Schinzel und ich hatten uns die Stadt, wie gesagt, vor 2 Monaten gestattet, eine Anfrage zu stellen. Und die Antworten auf diese Anfrage sind eigentlich ein bisschen niederschmetternd. Insofern nämlich, als die Stadt Aachen derzeit überhaupt nicht weiß, wo in ihrem lokalen Bereich bislang schärfer geworden ist. Das heißt, man ist nicht mal in der Lage, die Straßenzüge oder die Kirche zu benennen, in denen dies geschehen ist. Man ist natürlich erst recht nicht in der Lage zu sagen, welche weiteren Absichten die Bundespost trägt. Das heißt, welche Kirche in absehbarer Zukunft noch für die Verkabelung ansteht. Das heißt natürlich auch im gleichen Atemzuge, dass die Stadt bislang A, keinen Einfluss genommen hat und B, auch keine Überlegungen angestellt hat, solchen Einfluss zu nehmen. Wir haben aus der Antwort erfahren, dass man zurzeit verhandelt über den Abschluss eines Vertrages, der die im Zusammenhang mit der Verlegung von weiteren Anlagen betroffenen Rechte der Stadt und der Bundespost sichern soll. Man hat dies offenbar als ein Geschäft der laufenden Verwaltung behandelt, ohne den Rat, der nach unserer Auffassung hierfür zuständig ist und auch informiert werden müsste, wenigstens zu informieren. Wir werden als SPD-Fraktion alles daran setzen, diese Dinge in den Rat zu ziehen, um halt eben den gesamten Hintergrund, der bis jetzt ohne unser Wissen abgelaufen ist, öffentlich zu machen und dann auch im Rat zu sehen, welche Einflussmöglichkeiten da sind. Das fällt also sicherlich nicht aus, dass man sagt, wir haben die Absicht, irgendwelche Einflüsse zu nehmen, sondern das muss dann auch schon von den politischen Gremien in der Stadt konkretisiert werden. Wir hoffen, dass die Tendenz nicht dahin geht, dass man stillschweigend diejenigen begünstigt, die sich offenbar diese Begünstigung erhoffen, nämlich private Verleger. Ich darf hier in Parenthese sagen, bei der zeitweiligen Ausgewogenheit, die wir zwischen den beiden Aachener Tageszeitungen manchmal feststellen können, wäre es ganz gut, wenn also eine regionale Berichterstattung des WDR hier etwas mehr Konkurrenz einbringen würde und vielleicht auch manchmal etwas mehr politischer oder parteipolitischer Ausgewogenheit sorgen würde. Und die Nachrichten stehen doch nahe, Herr Dr. Lind. Das behaupten Sie, aber ich würde Sie bitten, dass Sie dafür auch mal den Beweis antreten. Also heute jedenfalls stehen Sie Ihnen ziemlich fern. Heute sind Sie zum Beispiel gar nicht da, wie Sie im Augenblick feststellen können. Und das belegt eigentlich meine These. Wobei für uns viel entscheidender ist, festzustellen, dass sowohl Nachrichten als auch Volkszeitung unter einem Dach sich befinden und jedes Dach hat immer nur einen Dachdecker. Nicht? Aber der Ernst macht doch einen guten Dachdecker auf. Oder meinen Sie nicht? Meinst du das jetzt kommerziell? Oder? Nein, nicht nur kommerziell, sondern auch von der Einstellung her. Wir wollen hier nicht über Personen urteilen, sondern wollen über das urteilen, was wir als Produkt dieser Personen nachher lesen können. Herr Dr. Lind möchte aber eins noch richtig stellen. Wir dürfen nicht in den Fehler verfallen, Lokalrundfunk und Regionalisierung in einen Hut zu werfen. Es ist ganz klar, Radio Eupen bringt rein Lokalfunk für 65.000 deutschsprechende Belgier im Ostkanton. Radio Eupen kann es sich leisten, täglich einen Theaterzettel zu veröffentlichen. Ich würde mich damit lächerlich machen, um ein Beispiel zu nennen. Ja, vielleicht ist das Problem darin begründet, dass der WDR im Grunde nur über Aachen berichtet und auch in der nächsten Zeit berichten kann. Das heißt, was außerhalb Aachens aus Aachen interessant ist. Während Eupen eben das Bedürfnis sozusagen der Ansässigen in Berichterstattung umsetzt. Das wäre also für Aachener über Aachener, was ja, ganz anderes ist, das lokal, was die Kölner das lokal. Und da ist, glaube ich, die Lücke und auch der Bedarf bei den Bürgern vorhanden. Ich muss nur klarstellen, dass der BRF kein Lokalsender ist. Vom Rundfunkauftrag schon nicht her und ganz bestimmt nicht in der Praxis. Sie senden für 65.000 Menschen, Aachen hat 240.000 Einwohner. Ich würde das aber, tut mir leid, nicht an der Person, an der Zahl der Personen festmachen, sondern an dem Sendegebiet, nicht wahr? Und das ist ganz klar, dass wir für das Gebiet der deutschsprachigen Belgier, das heißt für Ostbelgien, zuständig sind. Nur das kann man also beim besten Willen nicht als Lokalfunk bezeichnen. Ich kann Ihnen natürlich nicht widersprechen in Bezug auf die 65.000, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Nur das kann man also sicherlich nicht so argumentieren und zu sagen, wir seien ein Lokalsender, nicht wahr? Auf jeden Fall können Sie lokale Dinge, und da ist ja in diesem Fall, bei meinem Beispiel zu bleiben, Aachen mit eingegriffen, dass Sie eben Dinge bringen können, die so von der Thematik her so eng gefasst sind, das ist richtig, dass ich Sie also beim besten Willen nicht im großen Land Nordrhein-Westfalen anbieten kann. Das ist keine Frage. Aber das disqualifiziert ja nicht uns als Sender. Und das habe ich auch nicht gewollt. Dann. Das habe ich auch mit keinem Wort gesagt. Ja, aber ich möchte... Sollten wir die Rundfunkanstalten jetzt ein bisschen rauslassen und mal einen Betroffenen was sagen. Ja, also wenn ich da mal eingreifen darf. Ich bin also Gemeinschaftspolitiker, deutschsprachiger Gemeinschaftspolitiker aus Belgien. Ich kenne den BRF seit seiner Gründung. Erst 1977 muss immer klargestellt werden, wo wir ihn lokalisieren. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ich war dabei. 1977 gegründet worden. Und zwar, als man das gemeinsame Institut der belgischen Rundfunk- und Fernsehanstalten auflöste und Rundfunk- und Fernsehpolitik Gemeinschaftspolitik geworden ist. Es ist so, dass wir eine große flämische Gemeinschaft in Belgien haben, eine ebenfalls, wenn auch nicht so große, französische Gemeinschaft und eben die kleine deutschsprachige Gemeinschaft, die territorial abgegrenzt natürlich nur 65.000 Einwohner umfasst, aber zu Ihrer Information, ja, in Belgien schätzt man die Zahl der deutschsprachigen auf über 200 bis 250.000. Und der Sendebereich in Belgien selbst ist natürlich viel, viel größer als das Territorium von 850 Quadratmetern, das Gebiet der Sprache umfasst. Es geht sogar so weit, dass die Deutschsprachigen, die in Brüssel wohnen, auch die Deutschsprachigen deutscher Nationalität, der von uns fordern, unseren Sendebereich bis dorthin auszudehnen, was wir natürlich als Deutschsprachige gerne möchten, aber das nicht in unserer Kompetenz liegt. Denn Frequenzen und Stärke von Frequenzen ist eine Sache der Nationalregierung und des Postentelegrafenministeriums. Aber es ist ganz klar, dass wenn man einen Sender in Lüttich stehen hat, und unser Sender steht ja in Lüttich, ja, dass man über die Grenze hinweg nach Deutschland ausstrahlt, das stimmt, dass der BRF, der also kein Lokalsender ist und auch kein Regionalsender ist, sondern ein Gemeinschaftssender ist, das öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehzentrum, den Gesetznahmen der deutschsprachigen Gemeinschaft, bis hin nach Köln zu hören ist. Und es hat sich gezeigt, wenn ich das mal als ständiger Hörer des BRF hier sagen darf, dass dieser belgische Rundfunk in der grenznahen Bundesrepublik sehr gut ankommt. Das merkt man an den Hörerreaktionen, das merkt man an den Wunschnachfragen, die zum Beispiel im Rahmen von Wunschkonzerten aus der Bundesrepublik, aus dem Aachener Raum vor allem kommen. Und die Erklärung dieser Leute uns gegenüber ist immer zu sagen, ja gut, man bietet uns dies auf deutscher Seite nicht an. Und da hat effektiv der BRF, der sich als ein Eurosender versteht, so hat er selbst seine Werbung, wirklich eine Marktlücke entdeckt. Das kann man im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Denn, ich möchte das jetzt mal sehr kritisch hier ausdrücken, weil es auch bei uns manchmal kritisch aufgefasst wird vom belgischen Hörer, nämlich die Tendenz gehabt, sich vielleicht zu viel für bundesdeutsche Probleme zu interessieren. Das ist eine Kritik, die zum Beispiel im Rat der Deutschen Kulturgemeinschaft sehr oft in alten angesprochen wird. Der BRF sollte bitte nicht vergessen, dass er in erster Linie ein belgischer Gemeinschaftssender ist. Da möchte ich also doch vor allen Dingen das unterstützen, was eben mein Kollege Ringe hier von Aachen gesagt hat. Ja, wo Sie möchte doch eines da anfügen, in gewisser Hinsicht, auch wenn Sie bis nach Brüssel gehört werden oder bis nach Lüttich oder wohin auch immer, Sie haben so etwas, glücklicherweise, für Sie glücklicherweise, wie eine Monopolstellung, während ich ja mit 7 oder 8 anderen Landesstudios konkurrieren muss im Programm. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, vielleicht sollen wir doch den Dissens mal auflösen. Das Problem ist doch das, dass wir jetzt technisch die Möglichkeit haben, stärker in die Region reinzugehen. Das ist doch der Ansatzpunkt. Nicht wie Ihre Programmanteile im WDR 1, 2, 3 hier jetzt aufgenommen werden. Da wissen wir ja, dass das sehr schwierig ist, ja, aus der Region hier reinzukommen ins Kölner Programm. Sondern dass wir jetzt die technische Möglichkeit hier bekommen. Ab 1986 haben wir die Frequenz hier für den WDR 3. Wenn das so alles so bleibt hier medienpolitisch im Land, wie es jetzt aussieht, und dann gibt es auch gute Hoffnung für, dann ist jetzt die Frage, also wie gehen wir jetzt mit diesen zusätzlichen Frequenzen um? Das ist ja die Frage. Ja, und da ist jetzt, und da muss man sagen, also wir haben hier interessante Eindrücke gesammelt, was den Sender Eupen angeht, wie seine Wirkung hier ist. Und die Frage ist, wie kann der WDR hier so ein Bedürfnis hier, was offensichtlich da ist, aufgreifen, um selbst also als landeseigene Rundfunkanstalt jetzt nun hier, also die Bevölkerung hier, etwas näher zu informieren. Und dabei fände ich beispielsweise schön, wenn man mit einer anderen öffentlich-rechtlichen Anstalt, die nun auf belgischem Boden steht hier, die nicht so sehr hier jetzt als den großen Wettbewerber hier versteht, die man vom Markt fegen muss, sondern ob es nicht hier Kooperationsmöglichkeiten auch mal gibt, die man ja jetzt schon machen kann, wenn man zum will. Zum Teil schon hat. Zum Teil, aber doch im Südwestpunkt sehr viel intensiver gemacht werden. Und das ist für mich ein kritischer Punkt. Warum läuft das mit dem Südwestpunkt so problemlos, mit dem Mainz und mit Trier? Und warum geht es bei uns nicht leichter? Je weiter jemand weg ist, desto freundlicher ist man eigentlich. Genau so ist es. Das Problem der Nachbarschaft. Genau so scheint es zu sein. Ne? Ja, es gibt auch gewisse persönliche Barrieren. Also es geht mehr um die Zukunft jetzt, als dass wir jetzt hier uns gegenseitig präzisieren müssen. Ne? Bei dem Punkt von Jerome Büster anzuschließen. Bei aller Kritik, die so unterschwellig schon mal am WDR geäußert wird, ist ja offen. Sehr, Dr. Klenk, wir können ja auch zwischen den Zeilen lesen. Ist ja nun auch unsere Haltung, dass wir gerade auch die Schiene für den WDR in unserem Aachener Raum von der politischen Warte her erst noch öffnen und erweitern wollen. Und wir haben ja, was unsere Anfrage angeht, auch mit Freude festgestellt, dass Sie zumindest der Stadtverwaltung in dem Zusammenhang mitteilen konnten, dass Sie einmal Ihren Mitarbeiterstab schon erweitert haben. Und dass Sie ja auch dann Mitte 84 mit den Hörfunkfensterprogrammen beginnen wollen. Sie, Herr Dr. Klenke, haben wohl mitgeteilt, dass derzeit noch verhandelt wird über die Frage, ob auch langfristig lokales Fernsehen hier möglich ist. Was Jürgen Büssow meint und was auch unsere Auffassung ist, dass man nicht nur hier den lokalen, sondern vor allen Dingen auch den euregionalen Aspekt mehr mit einbringen. Und ich denke schon, dass die Leute vom Belgischen Rundfunk, mit denen wir heute Morgen gesprochen haben, etwas mit Bedauern festgestellt haben, dass sie zwar mit dem Südwestfunk eine ganze Reihe von Kooperationsmöglichkeiten finden, aber mit dem WDR halt eben nicht. Denn der regionale Aspekt, den wir hier haben, ist ja unter allen soziologischen und politischen Problemen, die wir hier sehen, Umweltverschmutzung, Grenzarbeiterprobleme, Arbeitslosigkeit auf beiden Seiten der Grenze, kultureller Austausch, sportlicher Austausch, ist ja etwas, was grenzüberschreitend ist. Das macht ja nicht an den Grenzen zu Holland und Belgien Halt. Die gesamte Friedensdiskussion, die in diesen Tagen läuft, ist etwas Internationales, Überregionales. Und wenn da, ich sag's mal, medienmäßige Absenz herrscht, dann ist das natürlich, das haben Sie richtig verstanden, auch als Kritik zu verstehen, aber gleichzeitig auch als Anspruch, dass man da die Schiene mal ändert. Ganz kurz, ich habe, ich stehe dem Arbeitskreis Kunst und Kulturelle Regio vor und habe bis jetzt ein Radiosender mit dem saarländischen Rundfunk gemacht, etwa 6 mit dem belgischen Rundfunk, 2 oder 3 mit dem niederländischen und vor kurzem einen einstündigen Film mit dem bayerischen Fernsehen. Vom WDR habe ich einmal was gesehen auf einer Kulturbörse. Das war's wohl. So, jetzt ist der WDR. Also ich hatte das anfangs so verstanden, dass Sie mal vorteilen und dass man auch Fragen stellen kann. Ich würde davon auch gerne Gebrauch machen. Nur ich würde schon ganz gerne aufgreifen, was Sie gesagt haben, wir müssen erst mal gucken, wie geht es denn nun eigentlich weiter. Seit gestern sind wir ja ein Stück nicht nur klüger, sondern auch ein Stück handlungsfähiger. Seit der Verwaltungsratssitzung, seit nämlich klar ist, dass die Planstellen, die immer großen Ärger machen, weil immer alle Leute, die brauchen die nicht, nun bewilligt sind. Und freigegeben, das heißt im Konkreten, dass sie bewilligt sind. Wir werden also die Fensterprogramme aller Voraussicht nach ab Juni in Wirkung beginnen können. Ich will keine Aufarbeitung der Vergangenheit machen. Für mich steht fest, bei der Beobachtung der Medienlandschaft unter dem Gesichtspunkt der Mediennutzung, das war nur unter diesem Konkurrenzaspekt, wer haut denn im WDR was auf die Nuss, betrachte, dann sind ja unsere Verluste ganz eindeutig festzumachen. Jedenfalls in der Vergangenheit war das ganz klar, das ist Südwest 3. Das hat viele Gründe, vor allen Dingen auch technische Gründe, aber im Wesentlichen, darum muss man sich doch klar sein, geht es um programmgestalterische Fragen. Das muss man einfach mal so sehen. Der WDR ist eine Landesrundfunkanstalt. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, zunächst mal für, ich nenne das jetzt mal so, für bestimmte Regionen, wir fangen damit ja erst an, Programm zu machen, sondern bisher lautete unser Auftrag, für ganz Nordrhein-Westfalen als Landesrundfunkanstalt ein Programm zu machen. Das hat in einigen Bereichen prima geklappt, vor allen Dingen da, wo wir keine Konkurrenzsender hatten. Das hat in anderen Bereichen weniger gut geklappt. Für mich ist auch die Frage nicht wichtig, ob Olten sich versteht als ein Sender, der für 65 Deutschsprechende irgendwas zu tun hat. Unter der, für mich ist viel wichtiger zu sehen, wer nutzt es denn eigentlich? Und was sind die Gründe für die Nutzung? Und die Gründe liegen noch auf der Hand. Die Gründe sind programmgestalterischer Art. Einige Elemente sind hier genannt worden. Na, also, ich kann nur sagen, ich weiß auch, dass eine Sendung, die Hörer machen Programm, von der ich mich verabschieden durfte, unter anderem auch deshalb ein Erfolg ist, weil da Leute nicht mehr was über sich sagen können, sondern ihre eigene Musik mitbringen. Ich weiß auch, dass wenn ich ein Wunschkonzert mache und den Leuten was in den Nacken blase, statt von vorne ins Gesicht, und zwar warme Luft statt kalter Luft, dass denen das besser gefällt. Ich weiß auch, dass lokale Probleme, wenn ich sie aufgreifen kann, von größerem Interesse sind, zunächst mal in einem bestimmten Umfeld internationaler Versorgung, mit Politik, mit Auslandskorrespondenten, mit Kulturangeboten wie das Rundfunk- und Sinfonieorchester, das ist alles nicht unbekannt. Die Frage ist nur, in welchen Schritten können wir denn jetzt nun was eigentlich verwirklichen beim WDR? Das sehe ich. Ich sehe jetzt überhaupt erstmal am Horizont einen ersten Schritt durch die Fensterprogramme. Fensterprogramme heißt aber konkret für diese Region, innerhalb der Pläne, die der WDR hat, und andere kann ich ja auch gar nicht darstellen, das ist hier, Aachen wird ein Fensterprogramm nicht haben ab 1984, sondern wird dieses Fensterprogramm erst später haben können. Wann? Wann? Hörfunk. Wir haben die Auseinanderschaltung geplant, ungefähr zeitgleich mit der Möglichkeit, also 85, 86. Okay. Wenn es nach mir ginge, lieber 85 als 86, aber ich halte das für unrealistisch, ganz offen gesagt. Also wird Aachen sich im Verbund mit Köln, mit Bonn, Köln-Bonn-Aachen, das wird also zunächst mal das erste Fenster sein, das unter, ich nenne das mal vorsichtig, der Federführung des Landesstudios Köln entstehen wird. Ich habe auch das Gefühl, dass wir in der Programmgestaltung, wenn wir diesen gesamten Raum betrachten, nicht unbegrenzte Zeiten zur Verfügung haben. Ich verrate kein Geheimnis, dass im Moment die Landesstudioleiter aufgefordert sind, bis zum 15. Januar 1984 ein Konzept für ihre Fensterprogramme vorzulegen. Das heißt im Hörfunk konkret, sich Gedanken darüber zu machen, wie sieht denn die Zeit zwischen 6 Uhr und 9 Uhr vormittags im ersten Programm aus. Ein Programm, das wir ja noch gemeinsam mit dem Norddeutschen Rundfunk jedenfalls zum Teil machen. Wenn Sie sich diese Strecke angucken und wenn Sie keine Sendung machen wollen, die Ihnen die Hörer aber nur reihenweise wieder auf die Konkurrenz treibt, dann muss man auch mal zur Kenntnis nehmen, was in dieser Programmstruktur vorgegeben ist. Wir haben beispielsweise von 7 Uhr bis 7.20 Uhr die Sendung Politik am Morgen, die eine nationale, internationale, die sich mit nationaler und internationaler Politik beschäftigt. Ich frage Sie, was bringen Sie in dieser höherintensivsten Zeit von 7 bis 8 Uhr, das ist die höherintensivste Zeit, was bringen Sie denn jetzt noch unter in einem Fenster, wo man sagt, haben Sie noch 40 Minuten Zeit. Aber wenn Sie Sendungen hören, die oder nochmal 20 Minuten einer schlaue Sachen über X, Y oder Z erzählt, dann muss ja auch ein angemessenes Musik-Bausch-Verhältnis sein. Das heißt, wir sind, das sage ich ganz klar, zur Zeit mit einem Sender wie Olten überhaupt gar nicht Konkurrenz. Das können wir gar nicht sagen, weil wir eine andere Schwelle der Berichterstattung haben müssen, zwangsläufig. Und was die Klagen über die Vergangenheit angeht, er kann ein Lied davon singen, viele andere können das auch, ich will das mal so nennen, das Missverhältnis zwischen Angeboten aus dem Studio oder Büro in Aachen und dem, was in den landesweiten, in Münsterland, in Ostwestfalen ausgestrahlten Sendungen dann im Programm erschien, ist krass. Und war so krass, dass unter anderem solche Überlegungen dazu geführt haben, dass wir mit der Regionalisierung begonnen haben. Was daraus gemacht werden muss, steht für mich völlig außer Frage, was die Kooperation angeht. Soweit ich informiert bin, ist der Hörfunkdirektor des Westdeutschen Rundfunks an einer Kooperation schon interessiert. Jedenfalls ist er hier nicht, steht er hier nicht abgeneigt gegenüber. Er kennt das alles mit den Einschaltquoten und so sehr genau, ist auch sein Hobby. Ich halte da Kooperation nicht für ausgeschlossen. Die Frage ist dann, wollen Sie sich mal überlegen, woran liegt es denn, dass es die besten weiter zu kooperieren ist? Vielleicht liegt es auch daran, dass die Süddeutschen Anstalten mit der Regionalisierung sehr viel weiter sind. Ja, als ja, wir. Ja, vielleicht liegt es daran, dass die vor Jahren, ohne dieses große Privilegium, wie das beim WDR nötig war, in einer Weise regionalisiert haben. Gucken Sie sich mal die Landesschule des Südwestfunks oder des Süddeutschen Rundfunks an. Und wer hat die denn finanziert? Hat die denn vielleicht der Südwestfunk finanziert? Das frage ich mal ganz polemisch. Oder ist das vielleicht eine nehmende Anstalt, wie der Süddeutsche Rundfunk auch, die möglicherweise mit großem Weitblick, aber auch aufgrund regionaler Gegebenheiten da früher auf dem richtigen Dampfer waren? Ich kann das nicht beurteilen. Die Konsequenzen von WDR, daraus sind jedenfalls gezogen. Und wenn ich von Ihnen höre, so, die sagen, WDR 4, das finde ich alles unheimlich spannend. Ich habe mich ja neulich mal geäußert da in so einer Zeitung, die ich gerne lese, Medium. Da habe ich geredet, ja. Ja, also doch einen Leser gehabt. Was Sie da für Möglichkeiten eröffnen. Nur, das wäre meine Frage an Sie. Sie sagen, WDR4, der stellt das zur Verfügung für uns, ja kein Problem, wir haben die Frequenz, wir können einen wunderbaren Musikteppich machen. Denn das kann es doch wohl nur sein. Nun schaltet sich X lokal, wie immer organisiert, wäre auch noch eine Frage, wie kann man sich das vorstellen? Schaltet sich also auf diese Frequenz. Das könnte sein eine Universität zum Beispiel, kann ich mir vorstellen. Dass eine Universität sagt, wir haben nachmittags zwischen 16 und 17 Uhr. Was auch immer. Pass auf, schalte ich mich also auf dieses Basisprogramm, was da angeboten wird. Gleichzeitig sagen Sie, was mir persönlich sehr sympathisch ist, ich will auf WDR4 keine Werbung. Es stellt sich natürlich sofort die Frage nach der Finanzierung. Ich habe gesagt, wir wollen im lokalen Bereich Werbung verhindern. Das ist nun was anderes. Wir sind ja jetzt an der Schwelle angekommen, wo die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, zum Beispiel der WDR, langsam Tinte trinkt hier, dass sie keine Werbung machen. Wenn man sieht, dass andere Sender also hier auf dem Werbemarkt hier eingreifen und der WDR dadurch in Finanzschwierigkeiten vielleicht mal eines Tages gerät, ne? Ich habe die Rundfunkgebührendebatte noch ganz schön in den Knochen drin. Und deswegen bin ich schon fast der Auffassung, der WDR wird sich überlegen müssen, ob er nicht irgendwann Werbung im Hörfunkbereich aufnehmen muss. Ja, wird aber Sie reden von einer überregionalen, von einer überlokalen, genau, eher überregionalen Werbung. Genau. Nicht Nordrhein-Westfalen, genau. Weite Werbung. Also Markenartikelwerbung in anderen Worten, keine Lokalwerbung. Wird denn Rundfunkwerbung überhaupt gehört? Ich war mal in einem Gebiet, wo das war also im Norden, und wir haben also immer ausgefallen, weil es unerträglich ist. Es ist wirklich unerträglich. Bis auf WDR. Übrigens genauso wie die Funke, wie die Fernsehwerbung. Das ist nicht auch so. Das ist immer nur eine Frage, wie lang die Werbespots sind und wie sie eingestreut werden. Schaltet keiner wegen 30 Sekunden oder einer Minute auf einen anderen Sender. Also RTL wird trotz Werbung gehört, ne? Also wenn ich noch einen Ansatz sagen darf, für uns ist das erstens ein Zeitproblem, jetzt vernünftig Schritte zu planen. Und was Ihre Einschätzung hier Kupfer-Koaxial angeht, ich kann nicht nur anschließen, das kann ich noch deutlicher werden, aber es ist ein Schwellenproblem, und das Schwellenproblem hat was zu tun mit dem Verbreitungsgebiet. Je geringer mein Verbreitungsgebiet, je überschaubarer mein Publikum ist sozusagen, desto niedriger kann ich mit der Schwelle gehen und desto höher ist auch dann die Akzeptanz dessen, was ich mitzuteilen habe. Das ist ja ein Phänomen, das gibt es ja nicht nur bei Olten, sondern das kennen wir bei anderen Sendern ja auch. Und das Dritte ist und bleibt für uns eine Frage der Konkurrenz auf dem Medienmarkt. Wir haben ja eine ganze Menge Versprechungen abgegeben, die uns keiner glaubt. Wir haben immer gesagt, wir der WDR wollen regionalisieren, wir wollen aber nicht lokalisieren. Dazu wären wir zurzeit auch überhaupt gar nicht in der Lage gewesen. Wisst ihr gar nicht, wie wir das machen sollen, personell und finanziell. Die Frage ist, die Frage auch noch, wenn ich mir vorstelle, also Lokalsender Köln, Lokalsender Düsseldorf, also Bielefeld, Aachen. Also vielleicht damals nicht im WDR-Maßstab, aber wenn ich mir die Sender angucke, zum Beispiel wie die Oltener arbeiten hier, unter welchen Bedingungen, ich meine, da wird ja ein Redakteur des WDRs kaum arbeiten, nehme ich an. Unter solchen Bedingungen, wenn ich mir die Landesstudios angucke, die der WDR in die Welt setzt, dann würde ich sagen, small is beautiful, und da kann man mehr mitmachen, wenn man es alles ein bisschen kleiner macht. Ich will Ihnen nochmal, lassen Sie mich mal ein Wort noch dazu sagen, weil das doch ein spannender Punkt ist. Der WDR will im Grunde genommen die Lokalisierung nicht. Das ist genau auch mein Eindruck. Die Frage ist nur, ob die Frage der WDR überhaupt zu entscheiden hat. Ob wir, wenn es nicht zu einer Novellierung des WDR-Gesetzes kommt, wir nicht auch eine lokale Berichterstattung vornehmen müssen, wenn es der WDR von selbst aus nicht bringt, obwohl er es jetzt schon könnte. Er braucht ja gar keine andere gesetzliche Grundlage. Er könnte auch jetzt schon, wenn er wollte, lokale Programme anbieten im Hörfunkbereich. Der nächste Punkt ist der, wie lange glauben eigentlich die öffentlich-rechtlichen Anstalten, haben sie noch Zeit, ihre Planung hier durchzuführen, während um uns herum sich medienpolitisch derartig viel ändern wird. Der Albrecht wird, wie gesagt, 85 mit einem Verlegerprogramm starten, das wird nicht aufwendig sein, das wird er sehr intensiv hier betreiben. Das strahlt dann rein bis bei uns hier, bis in den Bielefelder Raum, ne, die NDR-Geschichten. Wir haben dann nur noch ganz wenige Städte, die nur allein vom WDR versorgt werden, weil von allen Ländern hier aus eingespannt sind. Südwestfunk, NDR, hier Luxemburg, ne? Ich glaube ein paar Städte im Ruhrgebiet sind das, die dann also noch allein hier den WDR empfangen. Und da muss ich sagen, ich glaube, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr, sondern bis 85 muss da ein bisschen mehr laufen in der Planung und auch in der Umsetzung beim WDR. Und da ist eben zu überlegen, ob man nicht, ob der WDR selbst von sich aus nicht kleine Pilotprojekte macht, wo er in 4, 5 verschiedenen Städten mal lokalen Rundfunk versucht, ja, das eben nicht aufwendig ist, wo man auch von mir aus mit Laienreportagen arbeitet, wo man den Teppich nimmt hier, ja, und also da könnten wir jetzt schon... Warum sind Mehrheiten finden? Ja, zumindest würde ich vielleicht mal versuchen, ne? Wenn da ein vernünftiges Konzept vorgelegt wird, dann kann ich mir vorstellen, dass so eine Sache auch mehrheits- und zustimmungsfähig ist, vor allen Dingen dann, wenn sie auch in der Bevölkerung diskutiert wird, weil ja ein lokaler Bedarf vorhanden ist. Alle Untersuchungen stellen fest, also ein lokaler Bedarf im Hörfunk, der ist gegeben, den bestreitet keiner, nicht mal die Presse bestreitet den. Wir haben 2 Defizite, das ist Europa und eben das Lokale, ne? Und ich möchte mal das Gremium sehen, was sich gegen die eigenen Bürger und die, die sie dahin gewählt haben, jetzt hier bei uns noch indirekt über den Landtag her, die sagen, nee, wir wollen euch das vorenthalten. Wieso denn hier in einem Reich der Freiheit hier, ne, im Wettbewerb, wo alles, wo jeder mit jedem konkurrieren darf? Das soll ausgerechnet da, soll die Konkurrenz und der Wettbewerb soll da nicht gelten? Na, die Debatte fände ich aber spannend. Das war ein smalles, beautiful, einverstanden. Man kann ja eh als WDR-Angehöriger nirgendwo mehr hingehen, um das um die Ohren zu kriegen, weil wir zu aufwendig arbeiten. Ich nehme das einfach mal zur Kenntnis. Aber das habe ich damit auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, man kann es kleindimensioniert machen, das wollte ich ja damit nur sagen. Ne? Ja, nehmen wir mal so einen Fall wie Aachen. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, würde ich auch so sehen, es müssen die gesetzlichen Grundlagen nicht geändert werden, um hier für Aachen einen Stadtsender zu machen. Das könnte der WDR auch. Aber gleichzeitig muss ja, ich glaube, das unterscheidet ja wohl den Ortener Sender dann von einem Studio Aachen, auch noch die Zentrale schon stellen. Na, das können die natürlich nicht. Man muss es natürlich im Verbund mit der Zentrale machen. Das ist doch völlig klar. Sie haben das vorhin, das Modell ist eben, habe ich auch im Kopf, das mit dem Teppich, ne? Dass wir also beim Vierten hier vielleicht eine flotte Unterhaltungssendung hier bekommen, die in Konkurrenz zu SWF3 und auch zu Luxemburg und so weiter hier da, also in erfolgreiche Konkurrenz tritt. Und da macht man dann eben Fenster, wo sich dann lokale Sender dann hier ausschalten können, ihr eigenes Programm machen. Das ist an sich die Idee. Und ich glaube, die ist auch realistisch und realisierbar, die ist nicht überdimensioniert, die kostet nicht wahnsinnig viel Geld, das kann man machen. Ne? Das ist zu leisten. Und man kann Programm nur mit qualifizierten Leuten machen. Mit Leuten, die da mit einem Koffer ankommen, mit ein paar Platten drin, können sie kein Programm machen, meiner Meinung nach jedenfalls nicht. Sie können das so, da haben wir englische Erfahrungen, wir waren jetzt in England gewesen, haben uns da auch Lokalstationen und so weiter angeguckt. Wir haben das auch in der Literatur, ist das auch zu lesen, dass die zum Beispiel semi-professionell auch arbeiten, die haben eine kleine Stammbesatzung und dann arbeiten die mit Laienreportagen und so, sind mit Mikrofon auf der Straße, sind dabei und so, das ist doch alles möglich. Also man kann sich sogar Kooperationsformen mit Journalisten von Zeitungen hier vorstellen. Ich bin nicht so vernagelt, dass also hier die Presse so völlig aus diesem ganzen Geschäft hier rauslassen will. Die können Auftragsproduktionen so zum Beispiel mal bekommen für eine Reportage, für einen heimatkundlichen Hintergrundbericht, was weiß ich, oder über eine Ausstellung oder so in so einer Stadt. Das kann ja auch mal ein Journalist von einer ansässigen Zeitung machen. Aber gesichert werden muss die Programmhoheit, muss öffentlich-rechtlich bleiben. Es darf eben nicht zur Herausbildung von publizistischen Doppelmonopolen kommen. Ich bin für über jede Kooperation mit Presse beispielsweise, mit örtlicher Presse, würde ich überall nachdenken, nur wenn die Programmhoheit gesichert ist. Das ist mir das Wichtigste. Der Nachrichtenteil beispielsweise dürfte in Düsseldorf nicht von der Rheinischen Post übernommen werden. Oder hier vielleicht von der Aachener Volkszeitung in einem solchen Lokalprogramm. Ich muss das mal so sagen, weil das würde ich publizistisch für falsch halten. Ne? Aber unterhalb der Prämisse oder des Prinzips der Programmhoheit kann man sich vielfältige Formen der Zusammenarbeit hier vorstellen. Und ich glaube, jeder Bürger, jeder Zuhörer würde davon nur profitieren. Das ist doch eine Erweiterung, Bereicherung auch hier der Informationen und der Kommunikation selbst. Ne? Fände ich eine spannende Sache. Nur da muss ein bisschen mehr Drive natürlich in so einen Tanker reinkommen, der WDR natürlich auch geworden ist. nicht Kritik. Also ich bin der Letzte, der also um Gottes Willen, ich will doch nicht den WDR schwächen. Ich wäre ja nicht mehr geistig zurechnungsfähig, wenn ich jetzt hier auftreten würde und ich den WDR schwächen wollte. Im Gegenteil, ich will im Grunde genommen fähig machen, die Anforderungen, die jetzt auf uns zukommen, in der Medienpolitik, dass er die überstehen kann. Darum geht es. Die Stadt hat uns ja mitgeteilt, dass ihr derzeit keine Absichten von privaten Investoren bekannt seien, und im Rundfunk- oder Fernsehsektor tätig zu werden. Das ist auch ganz natürlich. Ich glaube, die derzeitige Gesetzeslage würde das gar nicht ermöglichen. Aber in dem Augenblick, wo auf der einen Seite der WDR passiv bleibt auf dieser Schiene, auf der anderen Seite sich vielleicht doch gesetzlich, insbesondere durch die Bundesregierung und andere Einflüsse, die da möglich sind, etwas ändern soll, ich glaube, der private Investor, der stimmt mit Hochzug auf der Matte. Da braucht doch keiner zu glauben, dass der nicht innerhalb von ein paar Monaten bei den Verlagsausgestaltungen, die wir auch hier im regionalen Hörfunkbereich in jeden Fall. Das glaube ich nicht. Das will ich doch machen. Dann wird es die Zeitung. Wenn du jetzt aber bei uns ja nicht Aachener Volksstattung oder Aachener Nachrichten, sondern ZVA, das ist ja was vollkommen anderes, nicht? Oder Falter auch, Herr Hoffmann, nicht? Ja, die Anzeigen vergeben so, richtig. Interesse hätte, das richtig. Zu machen. Ja, genau. Also der Zeitungsverlag hat einfach... Bitte? Zeitungsverlag Aachen. Kommt da beide, dass er bei der Tageszeitung die Journalisten hat. Ja. Wir brauchen im Grunde nur das technische Medium. Man kann anfangen. Also Sie meinen, man soll nicht das Kabel-Bio-Projekt Dortmund erstmal abfangen? Das sind unterschiedliche Dinge, würde ich sagen. Ja, also die Frage schon, trifft schon Sie voll. Das so? Nein, die Frage trifft schon voll den Kern. Wenn wir da mit Low Power arbeiten, möchte ich mal wissen, wie denn der Herr Schwarz-Tilling. Dann muss man sich doch mal klar. Entschuldigung. Ich muss mich überlegen, ich sitze da in Dortmund rum. Jetzt kommt irgend so eine Tüte zu mir und sagt, kauf dir mal ein Kabel. Kostet nur 16 Mark im Monat oder was. Die kriege ich noch reingeblasen. Wird mir geholfen. Gleichzeitig kommt einer und sagt, du brauchst aber auf deiner Frequenz auch nur zu drehen. Dann hast du über eine Low Power Station hier dein lokales Radio und dein lokales Fernsehen. Und dann möchte ich mal gerne sehen, wie der Herr Schwarz-Schilling mit seiner Kupferfabrik da unten dasteht. Ja, eben. Ja, und? Ist doch ein interessanter Gewinnspunkt, ne? Aber ja. Nur, nicht die CDU hat dieses Kabelpilotprojekt in Dortmund in dieser Form so gewollt und erfunden. Hey, was war denn? Und meine Frage nochmal, ich wiederhole die nochmal. Welchen Stellenwert erhält angesichts eines forschenden WDR in der Region, ich bin dann ganz klar mit der Flüstertüte, lauf hier rum, dieses Kabelpilotprojekt. Finde ich schon eine interessante Frage. Und ist auch nicht so abwegig. Naja, gut, also ich meine, das Kabelpilotprojekt ist eine Verabredung zwischen allen Bundesländern und da soll Kabelfernsehen probiert werden. Und da wird dann probiert, zeitversetzte Programme, Spartenprogramme, wie läuft das mit PTV und so weiter, das alles wird da probiert und ist unabhängig hier jetzt von Low Power Station. Im Grunde genommen ist es eine sehr interessante Testsituation, wenn beispielsweise über lokale Sender das Kommunikations- oder Medienbedürfnis hier befriedigt werden kann, dann wird die ganze Kabelsache hier vielleicht zum Flop werden können. Ne? Naja, und? Ja, habe ich was dagegen als Sozialdemokrat? Überhaupt nicht. Nein, ich wollte ja nur wissen, also ich meine, dass Sie als Sozialdemokrat nichts dagegen haben, kann ich mir schon gut vorstellen. Ich frage mich nur, wie ist das vereinbar miteinander? Auf der einen Seite, also doch Ihr Appell, nun mach doch mal, hier ist doch ein Bedarf, das ist doch ganz unbestritten. Also alle Medienanalysen, die Sie lesen können, doch. Ja, die Leute sind ja auch bereit zuzuhören. 20 Minuten, wenn ein Mensch redet. Wenn ich das im WDR mache, werde ich erschlagen. Also, ist doch ganz klar. Ja. Aber Herr Klenke, was nützt uns Aachen zum Beispiel 4 Jahre auf die Ergebnisse von Dortmund zu warten? Ich frage Ihnen das ja nicht als Aachener, sondern ich habe Ihnen das ja als einen Sozialdemokraten gefragt, ob das nicht ein Problem ist. Aber wir fragen da ja unsere Abgeordneten in Dortmund, also in Düsseldorf auch. Also ich muss sagen, also wenn im Hörfunkbereich würde ich es nicht als ein Problem ansehen. Würde man es auch im Fernsehbereich machen, dann kommen wir natürlich an so eine kritische Schwelle. Das ist völlig richtig. Aber wenn wir also in den nächsten Jahren, auch wenn Dortmund läuft, parallel dazu 4, 5 Städte aussuchen, wo wir mal unterschiedliche Trägerformen hier probieren von lokalen Hörfunk. Man kann sich ja auch private Stiftungen vorstellen. Man kann sich autonome Töchter vorstellen des WDRs. Man kann sich unabhängige lokale Einrichtungen vorstellen, die mit dem WDR zusammenarbeiten. Gibt's ja, ist ja breit das Feld, was da vorstellbar ist. Wenn man in verschiedenen Städten verschiedene Modelle beispielsweise probiert, in welcher Trägerschaft sowas läuft. Ich muss Ihnen sagen, ich favorisiere die Tochterlösung. Also wenn der WDR autonome Töchter hier hinstellen würde, in die Landschaft, und das wäre eindeutig öffentlich-rechtlich, aber die Kölner Sicht raus wäre und die Kölner Zentrale in das lokale Programm nicht reinpunkten könnte. Wenn die wirklich autonom wären, das wäre das, was mir am liebsten wäre. So eine große Mutter im Rücken ist auch ganz gut, wenn da mal Pressionsversuche hier da stattfinden. Ja? Da kann nämlich so ein lokaler Sender kann natürlich auch schnell zum Sprachrohr von am gesellschaftlich am Ort herrschenden Gruppen natürlich werden. Das muss man auch sehen. Das kann dann auch so ein etablierten Rundfunk werden. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Das alles muss ja mitreflektiert und gesehen werden. Wenn man parallel zu Dortmund also 3, 4 oder auch 5 Städte mal so kleine Low-Power-Stations aufbaut, gucken Sie mal Radio Distel, Sie sind nicht von Radio Distel. Ne? Doch, gewesen. Ja? Also wenn man sich mal so Radio Distel anguckt, wie die hier arbeiten. Ne? Also ich würde mal sagen, mit dem Dreifachen von Aufwand ist es noch sehr billig für den DDR. Und dann kriegt man da vielleicht noch was Gottes hin. Ne? Von mir aus auch nur 2 Stunden am Tag erstmal, ja, in einer bestimmten Zeit hier. Man muss ja nicht ein Vollprogramm gleich anbieten. Ich dachte so, also wann hört man lokale Nachrichten? Wenn Leute abends nach Hause kommen, in der Feierabendszeit von 17 bis 19 Uhr. Und die Hausfrauen, so 17 bis 19 Uhr. Ja, aber erstmal gesagt eher und um 17 Uhr geht also das Fernsehen los für die Leute, die nach Hause kommen. Ja, das also wirklich, Fernsehprogramm fängt dann mit 19 wenn ich durch die, Uhr an. Wenn ich durch die Stadt gehe, sehe ich überall... Ja. Kinderprogramme. Ne? Vollkommen egal, was es ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Wir haben ja die Erfahrung gemacht 1967, als wir die Magazinprogramme im Hörfunk angeführt haben. Das ist zur Mittagszeit, haben alle Auguren der Medienforschung uns gesagt, da ist tote Hose. Keine Sau hört das. Das offenbar funktionieren die Marktgesetze auch umgekehrt. In dem Moment, wo sie ein attraktives Angebot machen, versammeln sich auch die Leute, die es nutzen. Ja, das war ja das, was ich sagen wollte. Das läuft, wenn man, also namens auf die Straßen geht, das sieht man überall im Fernsehen auch. Also ich wollte ja nur sagen, hier, der WDR müsste auf dem Feld ein bisschen experimentierfreudiger sein, ohne dass er da alle Mauern mit einreißen müsste, seiner bisherigen Politik ein bisschen quicker und ein bisschen lebendiger. Und ich glaube, wenn man das richtig präsentiert von der Intendanz, dann wird er da auch hier... sehr wahrscheinlich hier auch die Mehrheiten bekommen. Und wenn er sie nicht bekommt, die Mehrheiten, dann ist das auch ein Politikum, was auch zu diskutieren wäre. Also ich muss sagen, ich würde das schon spannend finden. Aber Herr Büssow, woher nehmen Sie denn die Leute, bitte schön? Also das Argument, ich habe das Argument nicht gehört. Vielleicht auch mal. Also ich würde also das Argument sehen, ich muss Ihnen wirklich sagen. Wir haben Journalistenhochschulen hier jetzt einen. In Dortmund werden Journalisten ausgebildet, in Süddeutschland, die Leute kommen nirgendwo unter. Glauben Sie, dass das die richtigen Leute sind? Ach, was sind die richtigen Leute? Wissen Sie, wenn die... Bis jetzt waren Journalisten zumeist Leute, die aus der Praxis kamen. Das ist also, da weiß also keine Maus einen Faden ab. Vielleicht haben wir einen stärkeren, dass der schulen die ganzen arbeitslosen Lehrer um, die Germanistik studiert haben. Übrigens, die bewerben sich ja sowieso laufen. Vielleicht haben wir auch eine stärkere Mobilität oder einen größeren Austausch mal zwischen Presse und Hörfunk. Besser Deutsch können die trotzdem nicht. Ja, ich darf mich recht herzlich bedanken. Es war ja eine... Ich habe noch eine Sache, wenn du jetzt abschließen willst. Ich habe noch eine Sache, also, weil Sie doch hier so alle hier so sitzen, möchte ich doch mal die Gelegenheit wahrnehmen, auf eine Sache doch hinzuweisen. Das sind die Auseinandersetzungen in den Gremien des WDRs über den Intendanten. Da möchte ich doch, ob Sie was bringen wollen oder nicht, ist mir jetzt mal egal, aber ich möchte es Ihnen doch mal sagen, weil ich das doch für einen bemerkenswerten Vorgang halte. Erstens mal, dass Gremien außerhalb des WDRs, also sich Briefe schreiben, und über den WDR herziehen, möchte auf einen Gesichtspunkt aufmerksam machen. Dass es für mich komisch ist, dass Verwaltungsratsmitglieder, zum Beispiel der Verwaltungsratsvorsitzende, in dieser Rundfunkanstalt in einem sehr wichtigen Gremium hier arbeitet und im Grunde genommen diese Arbeit benutzt, um den WDR in der Öffentlichkeit zu schwächen. Denn die Diskussion, um die es geht, beispielsweise die 30.000 Mark mit dem Zaun und so weiter, Sie wissen, wovon ich rede, diese Diskussion ist ja abgehandelt worden, schon längst in der Rundfunkgebührendebatte. Wir haben ja im Landtag diese Debatten alle gehabt und sie sind alle abgehandelt worden. Die CDU hat kein Wort in der Gebührendebatte im Hauptausschuss hier zu dieser Frage gesagt, weil es auch alles geklärt war. Es war geklärt durch die Gremien, es war geklärt durch die Verhandlungen und Beratungen im Hauptausschuss bei der Gebührendebatte. Und dass dies jetzt hier gezogen wird, deutet eben darauf hin, dass der WDR geschwächt werden soll, erstmal in der Person des Intendanten und dann die größte Anstalt natürlich überhaupt. Dass Leute, die also da reingewählt werden, um sich für den Sender einzusetzen, das ist ja an sich die Prämisse, weshalb man Leute da reinsetzt, sie dies aber nicht machen, sondern den Sender schwächen, indem sie also nach draußen auf den Markt treten, um den Sender hier sozusagen weitrund zu schließen. Das ist doch ein sehr bemerkenswerter Vorgang. Wobei die Aachener Volkszeitung immer an der Spitze mitmacht. Ja, sicher. Aber die, also die schauen jetzt nicht an. Nein, sondern ein paar Seiten vor. Ja. War jetzt für die AK noch nicht gehört. Nein, das ist also hier die AVZ hat über Simon Zerbach, wo ich auf meinem Rundfunk gemacht ganz früher. Das nehme ich an, ja. Das war aber vorhin. Wir werden dann die entsprechenden Artikel immer gebracht. Wenn der Herr Schwefer dann Vorsitzender der CDU-Medienkommission auf Landesebene ist, die darüber nachdenkt, wie man kommerziellen Rundfunk zulässt und gleichzeitig Vorsitzender des Verwaltungsrates des WDRs, das sind also Sachen, wie das geht, kannst du in der Aachener Volkszeitung lesen. Die sind einfach unvorstellbar, ne? Das sind unvorstellbar. Na gut, okay. Ja, darf ich mich recht herzlich bedanken. Das war für alle interessant. Und zuletzt bin ich unmittelbar betroffen. Im WDR oder im Aufsichtsgremium. Ja, recht herzlichen Dank. Wir danken auch. Sie werden jetzt weg? Ja, ich will jetzt Bescheid auch noch helfen. Ich habe alles bei der Morgen 15 Uhr angefangen. Das ist eine Geschichte. So. Wir sind ja, wenn ich das nicht sehe, in einer Situation. Ich bin jetzt auch bei der Kamera. Die Ratten verlassen das Ding, der Chef. Das kann man da wirklich was sagen. Der Spiegel hat bis drin die. Ja, umgekehrt, ja. Der Schiff verlässt die Ratte, ne? Ja. Ist ja nicht ganz los, ist ja nicht bei uns ganz falsch. Nee. Nee. Der Schmidt hat uns eingebaut. Nee, Herr Dr. Klenke, was mich beschäftigt, wie ist das überhaupt zu kaufen? Wie ist das überhaupt zu bezahlen? Das stimmt, dann ist es im Grunde genommen so. Ja, dann müsste also die Gebühren erhöht werden. Das ist gut, auch in meinen Augen. Wiederschauen. Ist das überhaupt ein finanzielles Problem? Ah. Wirklich nicht? Ich bin auch fest davon überzeugt, dass wenn wir WDR4 machen, über kurz oder lang eine Markenartikelwerbung haben müssen. Es ist doch nicht mehr einsichtig, dass man sich ständig, ich muss mir ständig vorhalten lassen, also nicht als Person, aber der WDR. Dadurch, dass ihr auf Werbung verzichtet, was wir viele Jahre sehr positiv fanden, sind Sender wie RTL überhaupt erst in die Lage versetzt worden, durch Bestreichung des gesamten Ruhrgebiets Millionen zu scheffeln. Und einen enormen... In dem Moment, wo wir Werbung anbieten würden, in einem Stereokanal, in einem relativ attraktiven Umfeld, das muss ja nicht gleich Luxemburg sein, aber in einem relativ attraktiven Umfeld, können wir doch alle davon ausgehen, dass die Wettbewerbssituation sich verändert. Und das muss man, glaube ich, schon mal sehen. Und ich kann mir deshalb vorstellen, dass es ganz vernünftig ist, pragmatisch ist und auch an der Zeit ist, dass der WDR sich Überlegungen anstellt, was tun wir in diesem Feld. Wie wir da mit den Verlegern klarkommen, da haben wir uns ziemlich deutlich geäußert. Es ist wirklich nicht unser Interesse. Ich kann das sagen, also als Regionalismusbeauftragter hätte ich mich nicht darum die Pflicht genommen. Das ist mein Auftrag. Kann sich denn überhaupt, sagen wir mal, kleine Geschäfte von Rundfunkwerbung leisten? Ja, ich weiß nicht. Und ich glaube, es ist nicht, wenn es keine Stunde mehr ist, ja. Aber es geht auch nicht um die kleinen Geschäfte. Es geht nicht um den Mann, der hier ein Schuhgeschäft in Aachen hat und sagt, jetzt will ich mal eine Rundfunkwerbung machen. Davon hätte der gar nichts. Sondern der soll in der Tageszeitung annoncieren, wo er nach meiner Auffassung hingehört. Und wo er auch gelesen wird. Wo er gelesen wird. Aber zum Beispiel sowas wie Homo oder Grill oder die ja in der Lokalpresse nicht annoncieren. Das ist doch gar nicht gefunden sozusagen. Außer wie man ausholen, außer wie man sagen, dass man manchmal oder wir machen eine besondere Aktion. Aber das wäre nicht nein, so gut. Wie ist das mit euren lokalen Fenstern gedacht? Ihr macht auch auf welchem Programm wird das lokale Fenster gemacht? Also ich will mal sagen, Herr Besorger, Sie das nicht gerne hören, wir haben keine lokalen Fenster, sondern wir werden Regionalfenster machen. Das werden ab Juni 1984 5 Stück sein, nämlich das Fenster Bielefeld für Ostwestfalen, das Fenster Münster für das Münsterland, das Fenster Düsseldorf für den Niederrhein, das Fenster Köln unter Einbeziehung von Bonn und Aachen für den ab gerade beschriebenen Raum, ab Juni 84, das ist unsere Planung, und das Fenster, jetzt nicht Dortmund, wo ein Landesspiel so steht, sondern das Fenster Essen. Für das Ruhrgebiet und noch für den Bergischen Raum und noch für Sie. Und in der Planung ist dann auf welchem Programm? Aus dem ersten Programm zur Zeit, wie gesagt, das sind unsere Pläne, im ersten Programm von morgens 6 bis 9 Uhr. Wobei die einzige Ausnahme die Sendung Echo West ist, die ja bereits ewig lange läuft und die jetzt verlängert worden ist von 10 auf 12. Die läuft als einzige Sendung eines Landesstudios, nämlich in diesem Fall Dortmund, ebenfalls im ersten Programm von 10 bis 12. Sodass wir in diesem ersten Programm ein Angebot haben werden, 6 bis 9 Fenster, 10 bis 12 landesweit zu empfangen, Echo West, 15 bis 18 Uhr zwischen Rhein und Weser, als einer Regionalsendung, für das ganze Land Nordrhein-Westfalen. Das ist das, was kommen wird. Und die Idee das war, ganz klar, was das, ja, und das ist das, was kommen wird, sowieso. Wie viele Leute hören eigentlich um 6 Uhr? Und die Idee war, ich frage es weiter auf Frequenz. Das unterscheidet die Journalisten von der Mehrzahl der Bevölkerung. Wir haben in absoluten Spitzen Hörzeiten zwischen 6 und 8 Uhr im Hörfunk. Mit der begrenzten Sendeleistung. Ja, genau. Also ich weiß von Haus vorne, die waren also begeistert von neu. Dazu muss ich aber sagen, dass er auch DDR 4. Dazu ist jetzt geplant, dass wir auf DDR 4 das Essener Fenster ausstrahlen, über Langenberg 4, Nordhelle 4. Dass sich aber jetzt schon gezeigt hat, dass wir so viel Frequenzmasse haben vom vierten Netz, das ist eigentlich ganz unlogisch erscheint, mir jedenfalls, ganz Nordrhein-Westfalen mit den Essener Fenstern zu versorgen, auf 4. Das ist eine ganz interessante Konkurrenzsituation. Die Essener senden dann im ersten Programm in einem, ich sag mal, unattraktiveren Massenpublikumswirksamen. Ich sage, da kann ich nicht einfach mit der Politik am Morgen mit einer Verantwortung. Das gleiche Ding steht über WDR 4 in einem sehr freundlichen Programmumfeld. Viel deutscher Schlager, wenig Wort, wenig Politik, wissen was Nachrichten. Das wäre aber dann landesweit, ich glaube, von 80% der Bevölkerung an alles fahren zu empfangen. Daraus haben wir jetzt die erste Konsequenz gezogen und gesagt, da wir ja die vierte Senderkette zusammenschalten müssen, wir haben ja nicht einen Sender, so wie der Südwestfunk hier das ganze Gebiet bestreut, sondern wir haben ja mehrere kleinere Sender, werden wir ebenfalls ab Juni auf WDR 4 drei Fenster ausstrahlen. Also wir werden sozusagen im attraktiveren, in Anführungsstrichen, Programmumfeld das Fenster Essen, das Fenster Düsseldorf und das Fenster Bielefeld ausstrahlen können. Münster deshalb nicht, weil wir da keine vierte Frequenz haben zum Ausstrahlen. Mhm. So sieht es in anderen Bereichen auch aus. Das kann aber nur eine Übergangslösung sein, scheint mir. Und die Tendenz sehe ich ganz genau richtig. Ich halte das auch für richtig. Nur, wenn ich ehrlich bin, ich sehe noch nicht diese, sagen wir mal, hohe Bereitschaft, das ist auch nicht unsere Bereitschaft, meine, sagen wir mal, sich lokal sehr weit vorzutragen. Noch ist für mich persönlich ja, man muss es ja auch gar nicht machen. Man muss es ja gar nicht mal machen. Man kann es ja anbieten. Wenn dann, also man kann einen Rahmen anbieten. WDR stellt so einen Organisationsrahmen zur Verfügung. Töchter, autonome Töchter treten da Interessenten auf. Dann guckt man mal. Ja. Und ich würde mal als WDR, würde ich allerdings mal 4 Versuche machen, damit man sowas zum Anfassen auch mal hat. In 4 ausgesuchten Städten. Wenn dann Leute kommen, ist gut, und wenn sie nicht kommen, ist auch gut. Sollten die autonomen Töchter mit Werbung bezahlt werden? Nee, sage ich ja. Also geht ja wohl so. Das ist genau der Punkt. Also ich möchte an sich keine lokale Werbung davon haben. Keine lokale Werbung. Die überregionale Marktartikel Werbung ist klar. Ich werde die Zeitung nicht kaputt machen. Das ist ja nicht meine Intention. Ich möchte zwar verhindern, dass die Zeitung also lokalen Rundfunk alleine machen, aber ich will sie nicht kaputt machen. Also muss mir jetzt überlegen, wie muss ich das organisieren. Genau. Also wenn es so etwas wäre, das ist ein Modell, also was die persönlich ich würde mir vorstellen, dass es Institute gibt, Organisationen gibt, oder wir machen bewerben können. Ja, da müssen wir eine Landeslokalgesellschaft machen, die Lizenzen beispielsweise vergibt. Der wird dann auch binnenplural zusammengesetzt, oder? bin pluralistisch, ne? So wie der Rundfunkrat oder so. Und die vergeben die Lizenzen auf 4 Jahre oder so. Und die müssten dann aber auch wirklich so knallhart sein wie die IBO hier, da bei den Engländern. Die schmeißen ja auch Leute raus, da kennen die ja nichts. Jetzt, als wir in England jetzt waren, da haben die, war gerade die neue Lizenzverteilung gewesen. Und dann zittern die Privaten da wirklich, ob sie wieder die Lizenz bekommen. Und die haben einen Programmauftrag, den müssen die auch erfüllen. Bildung, Unterhaltung, Information und so weiter. Und wenn die den nicht erfüllen, schmeißen wir die raus. Die mahnen auch und so. Das ist eine ganz tolle Sache. Wenn wir sowas hergestellt kriegen würden hier bei uns, also ich muss sagen, gefühlsmäßig wäre mir das auch ganz lieb. Lieber noch als WDR. Politisch im Augenblick würde ich mich beim WDR noch besser aufgehoben fühlen, medienpolitisch. Weil ich nicht genau weiß, welche Schützenvereine dann den lokalen Rundfunk machen. Ne? Ja, ja, nur ich muss es ja noch nicht bedenken. Das andere, ne? Also, ja, jetzt kommt hier noch Karneval dazu. Ja. Also, so eine Konstruktion fände ich gar nicht schlecht. Und es gibt sicher Institutionen, die ganz unverdächtig sind zunächst mal, denke ich mir, wenn sie unter einer, also wenn die Frage der Programmverantwortung geklärt ist, ja. Da sind wir völlig d'accord. Sagt eigentlich, wenn man unterstellt wird, ihr wollt ja die Privaten nur, das hat mir weil, und dann kommen irgendwelche Argumente, die mich alle überhaupt nicht interessieren. Ja. Ich will eine eindeutige Sicherung der Programmverantwortung haben und ich will nicht, und eine kontrollierbare, und ich will nicht eine unkontrollierbare, beliebige durch Geld oder durch Sympathie oder durch, ich weiß nicht was, durch Zeitströmungen gefilterten Zugang dazu haben. Und das Zweite, ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass. Wenn wir über schon über 86 hinausdenken, das muss ja nicht bei 4 Frequenzen bleiben, auch für den WDR nicht. Aber selbst wenn es dabei bliebe, kann ich mir schon vorstellen, dass es attraktive Zeiten gibt, in denen der WDR eine überregionale Werbung anbietet, aus dieser überregionalen Werbung dann solche Organisationen oder Trägerschaften auch finanziert, und zwar in technischer Hinsicht. In personeller Hinsicht, das muss man sich immer noch mal sehr gut überlegen, wie man das eigentlich macht. Also technische Schützenhilfe gibt, aber dann sozusagen, die sich ein- und aufschalten können, nach Regularien, die man dann festlegen muss, das hielte ich mal für eine Geschichte, die hätte mal endlich was wirklich Innovatives. Klar geht die Rangelei dann sofort los, das ist schon richtig, wer will das nicht alles, und wer mal in Gütersloh war, wie ich, in seinem Keller war, dann besser nicht gewesen wäre, also was da in einem Potenzial bereitsteht, die nur darauf warten, 70 Jahre lang 97 Stunden Programm am Tag zu machen, das ist ja faszinierend, also ist wirklich faszinierend, das ist schon eindrucksvoll, sich das anzugucken. Nur wie gesagt, ich meine, Sie haben den einen Punkt, gebe ich Ihnen recht, das hat mich dort sehr nachdenklich gemacht, Leute. Sie unterstellen ja mal, auf Deutsch gesagt, so ein bisschen so eine Gratisangst. Sagen wir, versucht das doch erst gar nicht. Ich habe das bis jetzt immer anders eingeschätzt. Ich habe das so eingeschätzt, dass wir in Schritten, das mag unbeweglich sein, aber in Schritten zu denken haben, bei dem, was machbar ist. Das heißt für mich jetzt erst die Fenster in Öffnung und Fernsehen. Ein zweiter Schritt ist die Frage, in Wirkung sicher sehr viel früher, wie kann man das weiter öffnen? Ein dritter Schritt ist der, wenn wir lokal öffnen, welche Rolle spielen die Zeitungsverleger? Sie wissen, dass das Verhältnis der Zeitungsverleger zu uns nicht so ist wie unseres zu den Zeitungsverlegern, wie wir jetzt beispielsweise bei der Regionalisierung, die wir bisher machen, die noch gar keine ist, Aktuelle Stunde muss ich da nur ansprechen, ja zum Teil also mit rabiatesten Mitteln. Wobei Aachen noch eine rühmliche Ausnahme ist. Also ich kann sagen, dass... Also die Kooperation wirklich... Ja, in Aachen ist es so, dass man noch eine gewisse Kooperation hat. Also, und dann war für mich immer eine wichtige Größenordnung, und dabei bleibe ich auch, die Erfahrungen, die wir in Dortmund machen. Ich könnte mir vorstellen, das heißt, ich bin sicher, dass die Erfahrungen ganz schlicht sein werden. Alles, was teuer ist und viel Geld kostet, ist so lange attraktiv, solange es da Angebote gibt, die ich anderswo nicht kriegen kann oder die gesellschaftlich tabuiert sind. Will ich mal sehr vorsichtig sein. Oder im öffentlichen rechtlichen Rahmen nicht machbar sind. Das Erste. Das Zweite, ganz spannend wird verlaufen, die Frage, gibt es sowas wie offener Kanal, Bürgerrat oder hin und her, was reden, miteinander machen, die auf dem Marktplatz treffen. Ich vermute, das wird so gehen, so, und dann flacht das auf ein normales Maß von Kommunikation ab. Und das Dritte wird sein, dass alle diejenigen Programme, die für den Rezipienten kostenlos, in Anführungsstrichen, empfangbar sind, also für die er nicht viel bezahlen muss, die aber trotzdem so nah wie möglich an seinem Geschehen stehen, die werden abgehen wie eine Rakete. Das ist meine Vermutung, vielleicht liege ich völlig falsch, aber Alle Daten, die ich aus der Medienforschung kenne, würden diese Vermutung stützen. Dann hätten wir eine, aus meiner Sicht, sage ich mal, dann gäbe es eine Grundlage zu sagen, anhand solcher Ergebnisse muss zwangsläufig, wenn klar ist, wie die Trägerschaften und wie die Kontrollen aussehen, der WDR in einem dann erfolgenden Schritt auf das Jahr 1990 zu. Das sehen Sie an. Ja, das sehe ich an. Das sehen Sie an. Und, das fand ich ganz interessant. Und das müssen Sie auch sehen. Sie, also 85 fangen wir in Dortmund an. 85. Ja, ja. Und die Bayern machen es ja jetzt so. An ihrem Kabelpilotprojekt vorbei machen die eine völlig neue Strategie. Die verkabeln, wollen eine neue Landeskabelanstalt hier gründen und knallen rein, was sie nur können. Der Albrecht, und in Schleswig-Holstein wird es genauso laufen. Die warten gar nicht die Pilotprojekte ab. Der Albrecht hat es ja auch in seiner Zusatznotiz hier zum Ministerpräsidentenabkommen 1980 nochmal bekräftigt. Und da können wir nicht auf eine Planung verweisen, die wir hier als Medienexperten der SPD angesprochen. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich in Ihrer Situation wäre, würde ich mir zumindest kein ständiges Wohlsein wäre um mich herum, wenn ich an diesem Widerspruch zwischen dem hohen Anspruch, den ich auch. Ich finde das richtig, dass wir sowas machen hier in Nordrhein-Westfalen. Mit diesem Dortmunder auf der einen Seite. Nun wollen wir das hier nicht konterkarieren, so wie die Bayern das da hinten machen. Aber eigentlich sagen wir, nicht konterkarieren, aber wir müssten ein bisschen Forscher sein. Also im Grunde genommen, da ist für mich ein weißes Feld. Ja, also wissen Sie, ich setze mich gerne diesem Widerspruch aus, wenn ich dabei verhindere, dass wir eine kommerzialisierte Medienlandschaft bekommen. Dann kann ich mit dem Widerspruch gut leben, will ich Ihnen sagen. Ne? Also das wäre nicht mein Problem. Herr Dr. Klenke, wenn man jetzt mal Studio Heidelberg nimmt von Südpunkt Stuttgart, die arbeiten seit Jahrzehnten mit großem Erfolg. Und backen dieses ganze nordbayerische Gebiet, geht also durchaus, meine Überzeugung. Ich habe also über 20 Jahre unten gelebt und die waren immer sehr erfolgreich. Das ist also eine Regionalisierung. Seit frühester Zeit. Also es ist nicht meine Aufgabe, hier Kollegenstelle zu betreiben. Nee. Ich bitte auch wirklich, das auf so etwas zu halten. Ja. Aber ich habe mir auf der Regionalbörse in Stuttgart mal angeschaut, wie der Südwestfunk... Nee, das ist ja, nee. Wovon ich rede, ist nicht der Südwestfunk. Das ist Südfunk Stuttgart. Das hat also nichts mit Südwest zu tun. Ja. Das ist ein bisschen weiter südlich und das ist ein bisschen weiter nördlich, was ich jetzt meinte. Ja. Ja. Also, die sind nicht natürlich weit von aus. Zeitlich sind die uns einfach weiter aus der Bayerische Rundfunk. Ja. Wenn ich mir ein Programm da unten anhöre, Das hat ja damals der Fritz Netzold gemacht, weiß nicht, wie der Name noch im Begriff ist. Ja. Netzold, Fritz Netzold. Und dann hat es der Dings gemacht, der jetzt beim ZDF ist. Der die Direktsendung macht. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr. Nur, das war also alles. Nehmen wir doch mal das Münchner Beispiel. Die Münchner haben was gemacht, was ich vernünftig finde. Die sagen, auf der gesetzlichen Grundlage, wichtig, können wir alles machen, wir machen einen Stadtsender in München. München, damit das mal als läuft jeden Tag eine Stunde. Wunderbares Programm, habe ich gehört. Die schicken jeden Tag einen U-Bahn los, der U-Bahn weiß nicht, wo er hinfährt. Dann finden die irgendwo eine Mülltonne oder legen nicht ein Fernsehgerät, dann gehen die in ihr Haus ran und dann, warum steht er da an? Da sagt der Mann, hören Sie mal, ich sitze auf dem Fernseher seit 14 Tagen, kleine Sau, holt den hier ab, hier gibt es keine Pläne, was Sperrmüll kommt, wo haben die ein Thema, rufen die sofort den Sperrmüllverantwortlichen an, dann haben die ihr Thema. Eine super Idee, ist nicht teuer, ist alles machbar. Hat eine hinreißende Anschaltung vor. Im März dieses Jahres beginnt plötzlich in Tirol ein Sender mit der Ausstrahlung eines Programms, der heißt M oder S oder so, ganz toll. Wo immer ich in München rumfahre mit dem Taxi, die hören das alle. Hören auch Tirol. Und ich sage mal, und jetzt? Das ist doch am Ende. Ja. Wir können mit unserem Programm noch immer weiter runter. Ja. Und zwar Sendungen, die, ich habe das gehört, die machen ein Power-Musikprogramm. Und dann kommt irgendwann eine Meldung, die ist, ich schwöre Ihnen, unter journalistischen Gesichtspunkten von vorgestern. Die greifen irgendein Thema in München auf, weil die genau wissen, das will ich jetzt in Olpen dann nicht unterstellen, am besten irgendwie nur. Die wissen doch in Olpen auch, wenn die da ihre Programme konzipieren. Und den Widerspruch kriegen die doch in Belgien. Und dass sie denen gesagt wird, erinnert euch mal an euren Programmauftrag. Also eine Mischung 60-40 Bundesrepublik Belgien war eigentlich nicht gemeint von Anfang an. Ja. Dann wissen die doch auch, wir müssen mit der Wurst nach der Speckseite greifen, denn unsere Legitimation sind 65.000 Deutschsprechende. Aber unser Publikum, das sind 500.000, die sitzen ganz woanders oder 300.000. Das ist so. Und nur so können wir nicht arbeiten. Das ist auch gar nicht indem wir das gar nicht üben, wird auch gerne mit denen kooperieren. Sie auch überhaupt keine Probleme. Es gibt ja in Bayern im Regionalfernsehen noch die Sendung, ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, Jetzt red I, die also ein außerordentlicher Erfolg ist. Das heißt, das Fernsehen geht also in eine Stadt, lädt Leute, die Probleme haben, ein und dann geht es los. Wir sind also wissen aus der Medienforschung, ja, dass zwei Sachen die gut ankommen, wichtig sind, nämlich Bürgerbeteiligung, das ist das in welcher Form auch immer, und ja, so nah wie möglich ran. Ja. Und wenn Sie sich jetzt mal die Bürgerbeteiligungssendung beim WDR ansehen, ich meine, wir müssen uns doch gar nicht schämen. Nö. Nur bedauerlicherweise ist es so, dass Sie, wenn Sie für 16 Millionen Menschen senden, haben Sie eine untere Grenze eines Themenbereichs. Ich kann nur, und das wiederhole ich gerne, lokale Themen dann aufgreifen, wenn sie paradigmatisch auch für andere Leute da sind. Und da ist die Sendung, die ich bis jetzt gemacht habe, diese Hörermarkung ein Beispiel dafür. Wenn sich bei mir aus Bielefeld ein Club meldet, Club der Schüchternen, dann kann ich das aufgreifen, weil das nicht auf Bielefeld beschränkt ist, sondern Schüchterne gibt es hoffentlich auch in Aachen. Aber wenn Sie in einem Club kommen, sind Sie schon nicht mehr schüchtern. Eine andere Frage. Nicht? Und das ist meine zweite grundsätzliche große Sorge. Was wird mit dieser, also angesichts des Münchner Mittagsmagazins als Beispiel, was wird mit der Programmqualität, wenn es uns nicht gelingt, hier, und da setze ich meine Hoffnung immer noch auf die Landespolitiker, ein bestimmtes Mindestmaß an Qualität dadurch zu sichern, dass der Programmauftrag eindeutig ist. Ja, hier ist die Schwierigkeit. Ja. Dass eben auch Minderheiten auch auf lokaler Ebene vorkommen müssen. So, das bedanke mich nochmal. Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank. Wiederschlag. Tschüss. So, ich bin dann auch unterwegs. Bis demnächst. Denn wir müssen ja leider noch schreiben. Wir haben gleich gesagt, Sie können nur sprechen. Hört sich gut an. Und Sie können auch noch Zeit. Ich komme ja auch mal Tschüss gegen. Tschüss. Ja, tschüss. Ich sage auch noch der Reihe nach. Wir schauen. Tschüss. Tschüss. Ja. Wir wirklich lassen. Und worauf beruht denn der Erfolg dieses Tiroler Senders? Die halten sich an nix. Die halten sich an nix. Ja, sie an nix. Die Power. Ja, die sind flexibel. Was ist das für Sie? Für mich sind sie gut. Da kriegst du keine Korrespondentenberichte, du kriegst keine vernünftigen Nachrichten, die Informationen über München, die machen jetzt zwei Tage alt. Die machen das, was marktgerecht und leicht konsumierbar ist. Nur das möchte ich so ungern. Ja, aber die Technik scheint doch den WDR noch zu überrollen, scheint mir immer so. Wenn Sie jetzt noch von Fensterprogrammen reden, gibt doch über dieses Glasfaserkabel, das Kupferkabel ist nur der Anfang, wo der sein Medienterminal mit aufzeichnet, hat so viele Möglichkeiten, wo die Industrie auch rein will, dass das also das ja so ganz kleine Schrittchen sind, die viel zu langsam laufen. Das mit den technischen Verwaltungsmöglichkeiten würde ich mal nicht so überschätzen. Also wir haben ja mal erste Erfahrungen in Düsseldorf gemacht, das ist ja schon einige Zeit her, in einem Kleinstversuch. Und da stellen Sie sehr schnell fest, dass die Bereitschaft von Menschen, ihre Freizeit ausschließlich den Medien zu widmen, von zwei Dingen abhängig ist. Nämlich von dem Grad der Innovation und Neugier für etwas Neues, mit dem sie umgehen können. Das BTX ist das, kann man ja sehen. Nutzung, an hohe Anfangsnutzung und dann reduziert sich das auch ein gewisses Maß. Das zweite hat was mit den Bedürfnissen zu tun. Also mit den direkten Bedürfnissen. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir so nah wie möglich an die Ereignisse rangehen. Nur, das können wir. Ich kann ganz nah an die Ereignisse ran. Mein Problem im Moment besteht nur darin, dass ich mich fragen muss, in einem weiten Verbreitungsgebiet, wenn ich das Verbreitungsgebiet nicht ebenfalls klein halte, dann interessiert das keine Sau mehr. Ich sage Ihnen, Sie interessieren sich nicht für ein Siegener Problem. Ob da eine kleine Gärtnerei sich ärgert darüber, dass einer Laubbäume da hat. Das ist erst wichtig, wenn ich den Leuten sagen kann, um solche Laubbäume gibt es in Nordrhein-Westfalen 7,3 Millionen Stück und betroffen davon sind 25 Millionen Kleingärten. Also und jetzt kann ich ein Thema machen. Oder Sie machen es als Lokalradio für 200.000 Euro. Oder ich mache es als Lokalradio. Genau. Das ist das, worüber wir hier gesprochen haben. Das ist richtig. Ich kann es als Lokalradio machen. Und da finde ich eine ganz interessante... Vielleicht beschäftige ich mich mit dem Bereich auch schon seit 3 Jahren. Ich gestalte das ja gar nicht. Ich sage so ein Erfolg von Radio Tirol, den möchte ich für den WDR nicht haben. Das ist ganz leicht herzustellen. Es ist doch nicht so, als könnten wir keine erfolgreichen, massenhaft erfolgreichen Programme machen. Das ist überhaupt kein Problem. Das, wenn Sie die nicht machen, machen hier mittlerweile andere Leute. Wenn Sie hier in Aachen mal um Radio rumdrehen, also ich habe irgendwas bei 40 Sendern auf dem Radio im Augenblick. Also ich muss Ihnen sagen, dass ich vor OKW. Auf OKW, ja. Sie müssen aber doch einen haben, der Ihnen eine gewisse Qualität garantiert. Also ja. Wenn Sie, Sie können auch eine Kassette reinstecken. Das ist doch, ich meine, also da unterscheiden wir uns möglicherweise. Ich neide niemandem seinen kommerziellen, quantitativen Erfolg, solange man mich nicht zwingt, auf der Basis meines Auftrages diesen Erfolg zu übernehmen. Und diese Art von Erfolg zu übernehmen. Ich möchte gerne erfolgreich sein mit einem Minimum an demokratischer Kontrolle und mit einem klar definierten Auftrag. Also denn, wissen Sie, wir hatten mal WDR-Vormittagssendung im Schlagertelefon. Ich trete niemandem zu nahe, weil wir da so viele Moderatoren hatten, dass mir das schon gar nicht mehr, dass ich da nicht in Verdacht gerate. Da gab es welche, die waren so populär, dass also die Skalen auf den Einschaltquoten zu platzen drohten. Was waren denn das für welche? Das waren welche, die machten Hausfrauen an und spielten so à la Asbury, so auf der sexuellen Flöte, aber immer nur die oberen Töne. Das ist so wunderbar, die wurden immer nur angedeutet und so. Da kann ich doch nur sagen, das ist doch Publikumsvorführerei. Das Publikum ist doch auch mit der Art, aber der Asbury hat das aber mal intelligent gemacht. Also ich will doch nur sagen, wir sind doch da ganz schnell an einem Punkt, wo ich sage, nein, das will ich halt. Dieses Feld überlasse ich anderen. Ja, ist bloß klar, wenn man die Qualität vom Rundfunk gesichert kriegt und auch noch Informationen gesichert kriegt da drin, das ist eben nicht wie Radio Tirol verflacht. Wissen Sie, Radio Tirol, und da ist mir die Diskussion einfach zu einfach. Wenn Sie sich mal kann über den WDR sagen, was man will. Aber überlegen Sie sich mal, nehmen wir mal RTL. Nun hat RTL ja dankenswerterweise ein eigenes Radiosinfonieorchester. Das hebt diese Anstalt ja weit über das Maß anderer professioneller Anstalten hinaus ab. Das haben wir einfach nicht recht. Aber ich frage Sie mal, welchen privaten Sender können Sie sich denn vorstellen, der 44 Auslandskorrespondenten für Funk und Fernsehen unterhält? Und wollen Sie in Zukunft nicht mehr informiert werden aus dem Ausland? Ich ja, ich will ja, doch. Ein Auslandskorrespondent, auch wenn Sie den Small und Beautiful ausrüsten, kostet pro Jahr 1 Million. Ende der Durchsage. Ja, und nicht von Reuters die Informationen übernehmen, ne? Sondern das eigene Korrespondenten da. Und Sie mal eben in die Nachrichtensendung vermischen, die ich mir dann noch von Timex sponsern lasse und sage, schau doch mal eine Timex-Uhr, es ist 14.17 Uhr und im Übrigen hat Reuters gemeldet. Ich kann, wer das will, ich bin doch nicht der Lehrmeister der Nation, das soll jeder nutzen. Ich wünschte mir nur eine gesellschaftliche Konstellation, in der solche Bedingungen für den WDR nach Möglichkeit nicht herrschen soll. Piratensender. Klar sind alle erfolgreich, wenn ich von morgens bis abends und rumnudle. Erfolgreich, finde ich auch okay. Ich meine, das Problem, was wir haben, ich habe ein Radioprogramm gehört, als ich in Stuttgart war, das hat mich tief beeindruckt. Das war dieses Grenzlandradio oder wie das Ding da unten heißt. Die Jungs, die haben Themen aufgegriffen, inhaltlich, politisch diskutiert, von denen ich weiß, dass wir sie so beim WDR nicht aufgreifen können, weil sie eindeutig gegen das Rundfunkgesetz verstoßen würden. Das ist für mich ein viel größeres Problem. Hat die Radiothek auch dagegen verstoßen? Das weiß ich nicht. Also das ist ein Problem, über das ich auch mal gerne nachdenken möchte. Es gibt nämlich Lokalinformationen, da braucht er nur durch die Presse zu gehen. Ich weiß, du hast doch selbst, als ich 18 war, in Witten an der Ruhr gearbeitet. Und wenn Herr Schelkmann, einer der größten Auftragsgeber für Reifenanzeigen, wenn wir irgendwann da, wenn dieser Sauhund da irgendwas gebaut hat und Leute bestochen hat, dann waren wir im Schlauch. Dann war Herr Schelkmann, kriegt höchstens eine Ehrendoktorwürde der Stadt verliehen, aber mehr war da nicht. Dann wurde nicht berichtet und in solche Situationen dürfen wir doch nicht kommen. Also, ich weiß nicht, der Erfolg, das ist alles prima, auch nicht hinterher. Ja, aber auf der anderen Seite könnte natürlich der WDR mal ein bisschen Spielraum geben, und zwar gerade abends auch. Also wenn die Einschaltquoten nicht so groß sind bei den drei Hörfunkprogrammen, so ein bisschen Spielraum, so Experimentierraum hier für so freie Gruppen, dass die selbst Programm machen können. Ne? Also ich meine, mit den Schülern ist ja schon ganz schön und so weiter, dass die sowas machen. Und ich meine, das wäre auch leichter, wenn also dann auch noch das Viertelnetz also noch dazukommen würde. Ja, wie viel hängen denn noch abends hier am Platzen? Wie viel Prozent? Also keine 10% oder gerade 10%? Ja, ich meine, 1%. Wieso Sie haben doch 1%? Wieso Sie haben doch also als erwachsener, denkender Mensch die ganze Radiothek-Diskussion mit erlebt. Ich habe mal 1974 eine Sendung gemacht, die hieß Schülermachen-Programm. Die lief eine Stunde am Nachmittag. Das Problem war, da konnten Schüler was sagen, was sie tun, aber nicht, warum sie das tun. Das Schöne an der Sendung war, weil der WDR ein reicher Sender ist, dass die Gruppen, die da hingekommen sind, am gesamten Produktionsprozess von A bis Z beteiligt waren. Was bedeutete, pro Stunde, die wir da ausgestrahlt haben, von denen nur 20 Minuten maximal Wort waren, war ein Produktionsaufwand von 6 Stunden. Weil die beim Schnitt mit dabei waren. Ja, und was das bedeutet, wenn da 6 Jugendliche stehen und sagen, das willst du rausnehmen und das wollen wir aber drin. Und die Lehrerin darf nicht, muss ich hier überhaupt gar nicht erraten. Dann wurde in Zusammenhang mit der Radiothek die Idee erweitert, weil das ziemlich erfolgreich war, wie wir am Feedback machen. Hin auf die Fragestellung, nicht was tut ihr, sondern warum tut ihr das, was ihr da tut. Das war die Sendung Hörermachen-Programm. Dann habe ich das als unbefriedigend empfunden. Und habe den Vorschlag gemacht, müssen wir nicht sozusagen die dritte Raketenstufe einbauen. Müssen wir nicht sagen, jetzt gebt mal denen Produktionsmittel an die Hand. Es gibt enorm viele Gruppen, die das tun würden. Und fordert die mal auf, macht mal 15 Minuten Selbstdarstellung. Was ist euer Problem? Was wollt ihr? Macht doch mal. Und die Diskussion in den Mauern des Westdeutschen Rundfunks über die Frage, wer trägt für diese 15 Minuten die Programmverantwortung, die möchte ich bitte nicht nochmal erleben. Die möchte ich nicht nochmal erleben. Ja, die Diskussion kommt ja auch nochmal. Sozialdemokratisch geführter Sender, eindeutig war das damals. Ja, aber heute nicht mehr. Also gut, also jedenfalls diese Diskussion, die wird in jedem Fall nochmal kommen. Dann bin ich ganz gut. Finde ich auch gut. Finde ich auch richtig, muss ich auch wirklich sagen. Also, weil die Ausgewogenheitsgeschichte, das stellt sich doch gar nicht. Man muss doch das ganze Programm, die ganzen Programmleisten muss ich doch sehen. Sagen Sie das mal. Dann kann ich doch hier eine halbe Stunde hier laufen lassen. Nicht gut, man muss hier sagen, ihr dürft hier jetzt nicht zur Gewalt auffordern oder hier ethnische Gruppen diskriminieren oder so. Sowas läuft ja nicht im DDR, das ist klar, ne? Aber ansonsten. Ja, ich meine, das sind eindeutige Fälle, aber es gibt so graue Fälle. Und Sie wissen doch aus den Diskussionen im Rundfunkrat, von wem diese Fälle aufgegriffen werden und wie sie politisiert werden. Und wir stehen doch nicht immer so da, als würden dann plötzlich alle sich erheben und sagen, eine Bräusche für die Rundfunkfeier. Ja, vielleicht, so, kriegen vielleicht, auf die Nuss. Vielleicht müsste man das so machen, dass der Rundfunkrat prinzipiell öffentlich hat, ne? Damit die Jungs da hier nicht hinter verschlossenen Wänden da hier Diskussionen ausbauen. Aber es gibt doch für diese Verantwortung, zum Beispiel bei Zeitungen, auch immer das Recht der Gegendarstellung. Ich weiß nicht, ob das beim Rundfunk immer schon im Vorfeld abgeklärt werden muss, dass also da ja viele Kritik und Diskussionen von vornherein ausbleiben über die Methode der Schere im eigenen Kopf. Es bleibt keine Kritik aus den Rundfunksendungen aus, sondern das ist ja nicht wahr. Sondern ich muss doch zur Kenntnis nehmen, dass es gesetzliche Auflagen gibt, an die ich mich zu halten habe und an die ich mich auch halten will. Eine der interessantesten Sachen, wir haben nur 2 Sendungen von Hörermachen-Programm nicht ausgestrahlt, in der ganzen Zeit. Die eine war eine, bei der Jugendliche, Strafgefangene, aus Persönlichkeitsgründen, wie nennt man das, also Rechte einer Person und so, die Sendung so gelaufen war, dass alle Beteiligten gesagt haben, wir können das nicht machen. Und die zweite Sendung war eine mit Kölner Hausbesetzer. Diese Kölner Hausbesetzer waren nicht bereit, am Ende der Sendung einen Aufruf rauszunehmen. Die haben einen Aufruf gestartet. Die haben gesagt, so, dann haben wir diesen ganzen Scheiß hier gemacht beim WDR und ich fordere alle, bin solidarisch mit den Genossen, die jetzt alle in Isolationsfolterhaft sitzen und fordere euch alle auf, geht auf die Straßen und haut den Bullen endlich ganz auf die Nuss, das befreit euch richtig. So. Ja. Für mich persönlich ist das eine interessante Information. Ich hätte die auch drin gelassen, weil die nämlich auch was über diese Gruppen aussagt. Und zwar auch in dem Sinne, ob man deren Dilemma zeigt, in welcher Situation die sich eigentlich befinden. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die glauben, dass in dem Moment, wo ich das ausstrahle, alle Türen aufgehen, die Menschen rauskommen, alle einen Hackeball in der Hand haben und Polizisten totschlagen. Aber ich habe doch diese Diskussion erlebt. Und dann stehe ich da als ein WDR-Redakteur, der verantwortet, dass jemand zur Gewalt gegen die Polizei aufruft. Ich darf das aber nicht. Also diese Sendung erledigt für mich. Kann ich dir nur sagen, sie findet nicht statt, Ende der Durchsage. Was mir leid tut, das war eine der interessantesten Sendungen, die wir da gemacht haben. Weil die mal was gesagt hat über die Motive von Menschen. Die hatten da 2 Stunden Zeit, mal zu sagen, wie sind die eigentlich da hingekommen, dass die Häuser besetzen. Heute kein Thema mehr, aber damals war das ein Thema. Konnten wir nicht ausbauen. Das sind natürlich Negativfälle. Auf der anderen Seite sage ich Ihnen, dass ich ganz froh darüber bin, dass wir beim WDR ein Rundfunkgesetz haben, dass die Grenzen eindeutig gestrahlt, dass mir deshalb auf der anderen Seite innerhalb dieses freien Raumes ein enormer Spielraum ist, dass es einzelne Leute gibt, die den nicht ausnutzen, kann ich nur zur Kenntnis nehmen, dauernd oder nicht. Das gibt es in der Tat, gestrahlt auch nicht die Schere im Kopf bei manchen WDR-Redakteuren.